Schönen guten Abend. Schön, dass einige gekommen sind hier zur heutigen Podiumsdiskussion. Muss der Kommunismus scheitern? Kurz ein paar Veranstaltungshinweise noch. Wie ihr vielleicht oder wahrscheinlich alle schon gesehen habt, ist unser Juni-Juli-Programm jetzt raus und gedruckt worden. Und diese Woche findet auch eine Veranstaltung statt, was ein bisschen schade ist. Ansonsten findet aber jetzt auch jeden Tag noch eine andere Veranstaltung diese Woche statt, außer Freitag, glaube ich. Also guckt euch das gerne an. Sogar zwei thematisch sehr eng miteinander, also hiermit zusammenhängende Veranstaltungen. Am Mittwoch eine Einführung in die marxistische Rechtskritik. Und am Donnerstag eine Filmvorführung, auch kostenlos im Broadway-Kino in Nord, in der Paulinstraße. Einen Dokumentarfilm, kann man vielleicht sagen, zu den Marx-Feierlichkeiten 2018 in Trier. Also da könnt ihr auch gerne vorbeikommen und ansonsten gibt es auch noch mehr Veranstaltungen. Dann, glaube ich, würden wir beginnen. Es wird ungefähr so ablaufen, dass Hannes Giesler-Furlan zu meiner Linken, herzlich willkommen, eine halbe Stunde über einige Thesen oder Grundzüge seines Buches Verein freier Menschen, Fragezeichen, Idee und Realität kommunistischer Ökonomie vorstellen wird. Und danach Rüdiger Matz, auch herzlich willkommen, danke fürs Kommen, eine halbe Stunde darauf implizit und explizit eingehen wird. Danach gibt es wahrscheinlich hier vorne erstmal noch einen Austausch oder eine Diskussion und wir gucken dann, wie es läuft und würden das dann auch gerne zum Publikum hin noch öffnen, sodass ihr auch Fragen, Kommentare, Kritiken anbringen könnt. Ich glaube, das wär's. Gibt es noch Fragen vorher? Ne? Das ist ganz angenehm, dass man nicht so laut reden muss mit dem Mikro. Dann würde ich an dich übergeben und bin gespannt auf die Beiträge. Vielen Dank. Danke sehr für die Einladung und die Organisation dieser Veranstaltung. Wenn ich zu leise rede, bitte ich um Handzeichen. Ich hoffe, die sehe ich dann auch, weil wir werden hier geblendet durch diese Scheinwerfer und fühlen uns hier, wie wir gerade schon gemerkt haben, wie Rockstars. Ich werde jetzt einen Vortrag halten, in dem ich nicht mein Buch vorstelle, sondern ein Destillat liefere aus dem Buch heraus. Einerseits, um hier die Grundlage für die Diskussion zu schaffen, andererseits auch schon, um meine Position hier in die Manege zu stellen. Und ich fange mit was sehr Grundsätzlichem an, nämlich, was ist mehr oder weniger Ökonomie und wie sollte die Ökonomie in der kommunistischen Gesellschaft aussehen, um dann noch drauf zu sprechen zu kommen, was aus dieser Idee in der Sowjetunion geworden ist. Menschen haben verschiedene Bedürfnisse und deren Befriedigung, die Befriedigung der Bedürfnisse erfordert Arbeit. Verschiedene Arbeit. Wenn man Hunger hat, muss man sammeln, jagen. Wenn man Schmerzen hat, muss Medizin hergestellt werden. Wenn man ein Dach über den Kopf haben will, müssen Häuser gebaut werden und so weiter und so fort. Diese Arbeit ist oft anstrengend. Zitat Marx: Wie der Wilde mit der Natur ringen muss, um seine Bedürfnisse zu befriedigen, um sein Leben zu erhalten und zu reproduzieren, so muss es auch der Zivilisierte. Und er muss es in allen Gesellschaftsformen und unter allen möglichen Produktionsweisen. Die Arbeitskraft des Einzelnen, auch die der Gesellschaft, ist beschränkt. Man kann sie ausbilden, um sie besser zu machen, um mit seiner Arbeitskraft bessere Ergebnisse erzielen zu können. Aber sie bleibt bedingt durch die Naturkräfte im Menschen. Also Arbeitskraft lässt sich in einer Gesellschaft oder eines Einzelnen nicht unendlich ausweiten und verbessern. Das heißt, wenn eine Gesellschaft ihre Bedürfnisse oder die Bedürfnisse ihrer Menschen befriedigen will, so muss sie ihre Arbeitskraft klug einteilen. Und zwar so, dass möglichst viele Bedürfnisse, insbesondere die dringlichsten, befriedigt werden können. In der Ökonomie gibt es dafür einen Begriff, der nennt sich proportionale Produktion, den findet man auch bei Marx. Das heißt, man versucht, entsprechend der Bedürfnisse die Produkte zu produzieren. Es wird noch komplizierter in mehr oder weniger industrialisierten Gesellschaften, weil dort werden nicht nur die Produkte für den Endverbrauch produziert, sondern auch die Produktionsmittel, die bei der Produktion helfen sollen. Das heißt, proportionale Produktion bedeutet dann nicht nur entsprechend der Bedürfnisse zu produzieren, nicht nur die Bedürfnisse im Kopf zu haben, sondern auch die Produktionsmittel zu produzieren und auf die Geschäftszweige, wo diese produziert werden, die Arbeitskraft mitzuverteilen. Zitat Marx: Wenn der Wilde Bogen, Pfeile, Steinhämmer, Äxte, Körbe etc. macht, so weiß er ganz genau, dass er die so verwendete Zeit nicht auf Herstellung von Konsumptionsmitteln verwendet hat, dass er also seinen Bedarf an Produktionsmitteln gedeckt hat und weiter nichts. In stark industrialisierten Gesellschaften, wie heute das meistens der Fall ist, dehnen sich diese Produktionsketten und die Produktionsschritte in Raum und Zeit aus. Wenn etwa ein Traktor produziert wird, dann werden bestimmte Teile in China produziert, in anderen Teilen der Welt werden Rohstoffe aus dem Boden geholt für diesen Traktor. In einem anderen Teil der Welt werden die Ingenieure diesen konstruieren. Und in der Zeit dehnt sich diese Kette auch aus, insofern als wenn zum Beispiel die Ingenieure ausgebildet werden müssen, dann muss auch eine Gesellschaft versuchen, das proportional zu machen. Also muss versuchen, für die Zukunft Leute auszubilden, die dann etwas konstruieren werden, was später einmal gebraucht wird. Eine Frage, die sich Marx im Kapital unter anderem stellt, ist, wie das Kapital oder wie die kapitalistische Gesellschaft das schafft, die Arbeitskraft proportional zu verteilen. Erstens führt er aus, wie das Kapital schafft. Zweitens ist er davon überzeugt, dass es gerechter und rationaler zugehen könnte. Er denkt und liegt damit richtig, dass in der kapitalistischen Gesellschaft diese Verteilung der Arbeit und später auch des Reichtums ungerecht und teilweise irrational stattfindet über die Form des Werts. In der kommunistischen Gesellschaft soll die Produktion bewusst organisiert werden. Ein Begriff, der dort bei Marx oft fällt, ist der der Buchführung. Man findet in einem anderen Text den Begriff Produktion nach einem gemeinsamen Plan. Man findet den Begriff in einem anderen Text der planmäßigen Kontrolle. Oder man findet die Sentenz bewusste und planmäßige Assoziation. In der kommunistischen Gesellschaft, wo also all das bewusst stattfindet, da geht es dann nicht nur darum, Dinge zu verteilen, sondern auch die Arbeitskraft. Und als Marx mal auf die kommunistische Gesellschaft zu sprechen kommt, was er nicht oft, aber hin und wieder macht, schreibt er: Die kommunistische Gesellschaft verteilt Arbeitskraft in die verschiedenen Geschäftszweige. Jetzt ist die Frage, die ich in meinem Buch ausführlicher erörtere, inwiefern das ohne Staat, ohne Direktion und ohne staatliche Planungsorgane beziehungsweise ohne monströse staatliche Planungsorgane, wie das möglich sein soll und ob das möglich ist, ein Wirtschaftsleben einer komplexen industriellen Gesellschaft zu organisieren. In der Kritik des Gotha-Programms, wo Marx relativ ausführlich über die kommunistische Gesellschaft spricht oder schreibt, stellt er in Ansätzen diese Frage auch. Er schreibt dort, Zitat, welche Umwandlung wird das Staatswesen in einer kommunistischen Gesellschaft erleiden? In anderen Worten, welche gesellschaftlichen Funktionen bleiben dort noch übrig, die jetzigen Staatsfunktionen analog sind? Fragezeichen. Zitat Ende. Marx stellt diese Frage zwar, aber erörtert sie nicht. Ich vermute und führe das in meinem Buch ausführlicher aus, dass nicht nur Staatsfunktionen übrig blieben, sondern dass sogar neue hinzukämen. Kurz gesagt, die Organisation des Wirtschaftslebens der Gesellschaft. Bei Friedrich Engels findet man auch Sentenzen zur Organisation der kommunistischen Gesellschaft und der Ökonomie innerhalb der kommunistischen Gesellschaft. Er schreibt im Anti-Düring, den Marx übrigens als Co-Autor inkognito mitverfasst hat. Da schreibt er, dass die politische Regierung über Menschen, wie sie bisher in der Geschichte stattfand, dass die abgeschafft werde, dass die Abschaffung des Staats gelingen werde und in eine Verwaltung von Dingen und eine Leitung von Produktionsprozessen überführt wird. Der Anarchist Errico Malatesta bezichtigte dann 20 Jahre später, 1897, Engels der Täuschung. Er hielt diese sogenannte Verwaltung von Dingen für ein bloßes Wortspiel. Zitat, wer Herrschaft über Dinge hat, hat Herrschaft über Menschen. Wer die Produktion beherrscht, beherrscht den Produzenten. Auch Kropotkin lässt mitunter Zweifel durchblicken. Der Kropotkin war Anarcho-Kommunist, aber immerhin Kommunist. Und als Anarchist hat er halt Angst vor einer Herrschaft des Staates im Sozialismus oder Kommunismus und lässt Zweifel anklingen, ob eine Industriegesellschaft ohne Staat rational geregelt werden kann. Es gibt noch eine andere Antwort von Friedrich Engels im Anti-Düring, die sehr kurz und salopp ist. Da schreibt er, die Leute machen alles sehr einfach ab. Also die Organisation der Produktion und Distribution läuft im Kommunismus so, dass die Leute alles sehr einfach abmachen. An anderer Stelle, gut 15 Jahre später, scheint sich Engels von genau dieser Phrase zu distanzieren. Da schreibt er nämlich, die Befreiung der Arbeiterklasse benötigt Ärzte, Ingenieure, Chemiker, Agronomen und andere Spezialisten, denn es geht darum, die Leitung nicht nur der politischen Maschine, sondern ebenso der gesamten gesellschaftlichen Produktion in die Hand zu nehmen. Und hier sind anstatt hochtönender Phrasen solide Kenntnisse vonnöten. Also es bedarf zu einer Leitung erstens solider Kenntnisse und zweitens legt er in diesem Zitat auch nahe, es bedarf Spezialisten. Und da ist die Frage, inwiefern dort eine Art Technokratie oder Bürokratenherrschaft oder Spezialistenherrschaft über die Produktion entstehen könnte und inwiefern der die hier andenkt in diesem Zitat. Wie sich bei Engels unterschiedliche Aussagen finden lassen, so auch bei Marx. Einerseits lobt Marx die Selbstverwaltung in der Pariser Kommune. Andererseits spricht er, wie schon zitiert, von Buchführung, Direktion und auch mal von nationaler Zentralisation der Produktionsmittel. Also bei Marx finden sich sowohl Zitate, die den Rätekommunisten, die für eine Arbeiter-Selbstverwaltung sind, in die Karten spielen, als auch Zitate, die den späteren Regimes und der späteren Zentralverwaltungswirtschaft zumindest in die Richtung tendieren. Ich denke, dass dieser Widerspruch von Arbeiter-Selbstverwaltung und rationaler Gesamtorganisation, dass der dem Marxismus und der kommunistischen Idee innewohnt. Und um das zu verdeutlichen, zitiere ich jetzt mal Karl Landauer, der Karl Landauer, der vorne mit C geschrieben wird. Der hatte 1931 geschrieben, einerseits, der demokratisch bestimmte Volkswille soll also entscheiden, was wirtschaftlich geschieht. Andererseits schreibt er aber in seinem Buch über die Planwirtschaft auch, andererseits wird der Sozialismus eine besondere Technik der Sachverständigenkommission entwickeln müssen. In diesem einerseits, andererseits bestehe, so ich zitiere weiter, bestehe die Aufgabe darin, dem Volkswillen die Souveränität über die Wirtschaft zu verschaffen und dabei die Sachlichkeit der Entscheidung zu sichern. Ich komme jetzt zur Sowjetunion nach 1917, wo dieser Widerspruch einseitig Richtung Zentralverwaltungswirtschaft aufgelöst wurde. Ein kleiner geschichtlicher Abriss, wie das geschah. Nach der Oktoberrevolution 1917 war einer der ersten Aktionen der Bolschewiki, die Banken zu verstaatlichen. Zitat Lenin, wo er begründet, warum diese Banken verstaatlicht werden. Umwandlung der Banken in einen einheitlichen Apparat der Buchführung und Regulierung des sozialistisch organisierten Wirtschaftslebens. Das ging dann so weiter. 1918-19, in der Zeit, wurde der Außenhandel verstaatlicht, die Post, der Transport und die Großindustrie und wurden einem obersten Volkswirtschaftsrat unterstellt. Es wurde verboten, mit Produktionsmitteln zu handeln. Die sollten also dem Staat gehören oder der Nation. Währenddessen blieb die Abschaffung von Geld und Markt noch utopisch. Lenin schrieb dann 1919, um das Geld zu beseitigen, gilt es, die Organisation der Verteilung der Produkte für 100 Millionen Menschen in Gang zu bringen. Das ist eine Sache vieler Jahre. Er erklärt dann weiter, die Produktionsmittel müssen komplett nationalisiert und inventarisiert werden. Der Markt muss durch ein Netz planmäßiger Beziehungen ersetzt werden. Und es muss eine allgemeine Buch- und Rechnungsführung geben. Das war ein hoher Anspruch, den die Bolschewiki in der Zeit nicht verwirklichen konnten, weil sie eher Getriebene waren. Getriebene nämlich, weil die Gesellschaft unter Hunger litt und im Bürgerkrieg sich befand, der die Macht der Bolschewiki bedrohte. In dieser Zeit, diese Phase nennt man Kriegskommunismus, und neben den oben genannten Maßnahmen war eine wichtige Maßnahme noch, dass das Getreide der Bauern gewaltsam eingetrieben wurde, um die Städte zu ernähren. Das oben erwähnte einerseits, andererseits, also Arbeiter-Selbstverwaltung und zentrale oder der Versuch zentraler Planung wurde einseitig aufgelöst. Die Räte wurden eher in bürokratische Organe umgewandelt und waren nicht mehr demokratisch vom Inhalt her. Und von der Form her auch nicht. Ähm, Zitat Burarin von 1920, das Prinzip der weitgehenden Wählbarkeit von unten herauf, also Räte, wird ersetzt durch das Prinzip der sorgfältigen Auslese in Abhängigkeit von dem technischen und administrativen Personal, der Kompetenz und Zuverlässigkeit der Kandidaten. Die Gründe haben die Bolschewiki dargelegt in einigen Texten. Und zwar haben sie auch innerhalb der Internationale gesagt, wenn wir hier nicht unsere Machtbasis verteidigen, wenn wir hier nicht mit Disziplin regieren und das Land zur Raison bringen, dann kippt unsere Macht und die Revolution geht verloren. Weil die Massen wollen gar nicht so, wie der Kommunismus will. Und das stimmt. Also ganz wichtig sind die Bauern, die fast landesweit nicht so wollten, wie die Bolschewiki wollten und auch kein Interesse an einer kommunistischen Produktionsweise hatten, sondern eher auf ihren Feldern für sich hin wirtschaften und für sich sorgen wollten und nicht die Städte beliefern wollten. Und von einigen Arbeiterräten ist auch bekannt, dass sie sich den Gegenmächten, die gegen die Bolschewiki gekämpft haben, angeschlossen haben in einigen Regionen der Sowjetunion. Um die Bauern und teilweise auch die Handwerker nicht ganz so sehr gegen sich aufzubringen, folgte auf die Phase des Kriegskommunismus die neue ökonomische Politik ab ungefähr 1921. Dort wurden Märkte wieder zugelassen und oder die Schwarzmärkte, die es sowieso gab, wurden legalisiert. Und das Wirtschaftsleben der Gesellschaft wurde eher wieder sich selber überlassen. Während die Großindustrie weiter verstaatlicht blieb. Und taktisch war das so, war die Idee so, wir bauen jetzt erstmal die staatlichen Machtinstitutionen auf, auch auf dem Land, wo die Bolschewiki überhaupt keine Verwaltungsorgane hatten zu dem Zeitpunkt. Und wir müssen also erstmal unsere politische Macht aufbauen und können die Leute nicht noch wirtschaftlich gegen uns aufbringen. Deswegen lassen wir die wirtschaftlich in Ruhe vor sich hin wirtschaften und begrenzen den Sozialismus erstmal auf den Bereich der Großindustrie. Innerhalb dieses Bereiches wurde dann auch ein erster Planentwurf ausgearbeitet, den Lenin sehr gelobt hat. Der trat 1921 in Kraft, aber erstmal nur auf dem Feld der Elektrifizierung, was schon mal ein Riesenprogramm in der Sowjetunion war. Und in diesem Bereich bestand die Planwirtschaft dann ihre Feuerprobe. Unter Stalin wurde diese Planwirtschaft ausgeweitet und auch wieder die Nationalisierung der Produktion vorangetrieben. Und 1928 trat dann der erste Fünfjahrplan für die gesamte SU in Kraft. Vorrang innerhalb dieser ersten beiden Fünfjahrpläne hatte der Aufbau der Industrie, weil man die Wehrkraft und die Wirtschaftskraft des Landes stärken wollte. Und die Konsumenten hatten eher waren keine Priorität. Man wollte erstmal der Gesellschaft Industrie heraus abpressen. Das heißt dann zum Beispiel, dass Baufirmen nicht damit beauftragt oder nicht dazu verpflichtet wurden, Wohnungen zu bauen, sondern die sollten erstmal Fabriken bauen und dann wurde der Kommunismus in die Zukunft verlegt und auch der Konsum in die Zukunft verlegt. Wir müssen erstmal die Industrie schaffen und dann in 10 oder 20 Jahren, dann werden wir so viel Industrie haben, dann wird es allen besser gehen. Der Planungsapparat bestimmte die Ziele, die Arbeitsmethoden, das Produktsortiment und den Absatz und die Verteilung der Arbeitskräfte innerhalb der Gesellschaft. Da man glaubte, dass auf dem Land zu viel Arbeitskraft existiert und in den Städten, wo die Fabriken sind, zu wenig, hat man Landbevölkerung, Bauern abkommandiert in die Fabrikstädte und gewissermaßen dieses Zitat von Marx, hat man dessen dunkle Seite gezeigt. Ich wiederhole nochmal das Zitat von Marx. Die Gesellschaft verteilt Arbeitskraft in die verschiedenen Geschäftszweige. Stalin hat damit ernst gemacht. Und die Frage ist, wenn Marx sowas schreibt, wie dachte der sich das, ohne dass das Bevormundung bedeutet und Herrschaft? Wie glaubte der, könne man wie kann die Gesellschaft Arbeitskräfte verteilen, ohne dass diese Arbeitskräfte zu Mitteln der Allgemeinheit werden oder zu Mitteln des Staates? Gewissermaßen funktionierte diese Industrialisierungs- und Planwirtschaft. Die Sowjetunion stieg relativ schnell in den Kreis der Industrienationen auf. Allerdings bewährte sich diese Planwirtschaft meines Erachtens nur, solange diese Industrialisierung in den Kinderschuhen steckte, solange Großprojekte gestemmt werden mussten, aber noch nicht, was auch offensichtlich war, noch nicht hinsichtlich der kleineren Industrie, zum Beispiel der Lebensmittelindustrie, und auch nicht hinsichtlich der Verteilung der Lebensmittel. Stalin sah dasselbe und schrieb 1927: Wir müssen einen den Austausch zwischen Stadt und Land vermittelnden Verteilungsapparat aufbauen, der imstande ist, die Bedürfnisse von Stadt und Land im ganzen Land zu berechnen und zu befriedigen, so wie jedermann für sich in seinem Haushalt seine Ausgaben und Einnahmen berechnet. Und wenn wir all dies erreicht haben, wird, so ist anzunehmen, die Zeit eintreten, da man kein Geld mehr brauchen wird. Also in der Phase Stalin war das durchaus noch das Ziel, eine geld- und marktlose, rational organisierte Wirtschafts- und Verteilungswirtschaft und Produktion zu konstruieren. Ein solcher Verteilungsapparat kam nie zustande. Der Markt erwies sich als fähiger. Ich glaube, dass diese Planwirtschaft, wie sie in der Sowjetunion entstanden ist und dann mit Abstrichen oder Zusätzen auch in anderen realsozialistischen Ländern zum Zug kam, dass die in hochkomplexen Industriegesellschaften immer mehr Probleme bekommt, diese mannigfaltigen Interdependenzen zwischen den Akteuren eines Produktions- und Verteilungsprozesses, dass die immer mehr Probleme bekommt, diese vielen Wechselwirkungen zu planen und zu regulieren. Und dass das der Grund ist, warum die Planungsbehörden in den realsozialistischen Ländern groß und größer wurden und es trotzdem nicht vermochten, den Wirtschaftsprozess der Gesellschaft rational und zufriedenstellend zu planen. Marx wusste, dass die Buchführung ein Punkt im Haushalt der kommunistischen Gesellschaften sein wird. Der hatte aber geglaubt, dass durch Zentralisation der Buchführung insgesamt Buchhaltungs- und Buchführungskosten, also Planungskosten, eingespart werden können. Ich denke, diese großen Planungsbehörden in den kommunistischen Gesellschaften oder in den realsozialistischen Gesellschaften haben gezeigt, dass das nicht so leicht ist, große wirtschaftliche Zusammenhänge zu planen. Und dass deswegen die Stunde des Reformsozialismus schlug, in der dann die Pläne wieder grobmaschiger wurden, die 5-Jahr-Pläne nicht mehr ganz so von oben kamen, sondern den Betrieben teilweise mehr Mitsprache und Entscheidungsspielräume eingeräumt wurden. Es gab dann in vielen realsozialistischen Ländern immer so ein Hin und Her zwischen der orthodoxen Planwirtschaft und dem Reformsozialismus, der also auch dann mehr Markt einführte, das Wertgesetz wieder, also die Wertform wieder offensiver lobte und von sozialistischem Wertgesetz sprach. Es gab dann immer so ein Hin und Her. Also das sind die zwei Punkte, die ich jetzt, mit denen ich jetzt in meinem Vortrag schließe. Das erste ist, lassen sich komplexe Industriegesellschaften ohne Behörden, die eine staatliche Form und eine herrschaftliche Form annehmen, lassen sich komplexe Industriegesellschaften überhaupt rational gestalten, jenseits des Marktes? Und zweitens, kann das demokratisch möglich sein? Danke sehr. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Und dann würde ich direkt weitergeben an dich, Rüdiger. Muss ich mit irgendwas machen? Nee, nur reinsprechen, das ist schön. Ja, okay. Ja, von mir nochmal einen schönen guten Abend und auch nochmal einen herzlichen Dank. Vorweg eine Bemerkung. Es ist, glaube ich, so ein bisschen so, dass Hannes Giesler sagt, Kommunismus geht nicht. Und ich sage, Kommunismus geht. Ich befürchte, dass dadurch schon strukturell sozusagen Hannes die etwas besseren Karten heute Abend hat. Denn es ist ja einiges versucht worden in der Richtung. Und man kann sagen, es ist alles in die Hose gegangen. Das heißt, Hannes kann auf alle Fälle auf Grundlage von Erfahrung argumentieren und ich nur mit gedachten Möglichkeiten. Das ist keine sehr safe Position. Besonders schwierig, und deshalb ist es jetzt nicht nur sozusagen vorauseilendes Bitten um Nachsicht eurerseits, sondern beinhaltet auch noch ein Argument. Besonders schwierig ist meine Position hier in dem Kontext, weil ich der Meinung bin, oder das auch in anderen Texten, die ich veröffentlicht habe, auch schon so geschrieben habe, dass meiner Ansicht nach die radikale Linke diese Frage bisher tendenziell zu leicht genommen hat. Gibt es in verschiedenen Varianten. In gewisser Weise zählt Engels, Teil noch Marx, Hannes hat es eben erwähnt, ja auch dazu, müsste man eben gucken, in welchem Kontext es jeweils entstanden ist. Aber auch jetzt ist es ja so, wenn man, kenne mich mit der Politszene hier in Trier nicht so aus, aber wenn man mit Leuten vom Gegenstandpunkt redet oder so, alle Antworten auf die Frage, wie Planung möglich sein könnte, die anfangen mit, man muss doch nur, sollte man natürlich trotzdem anhören und inhaltlich ernst nehmen. Man kann aber, glaube ich, von vornherein nach der Einleitung sagen, dass die für den Arsch sind. Das heißt, mein Problem heute Abend ist, ich muss versuchen, Hannes These, sage ich mal vorsichtig, dass alles viel zu kompliziert sei für eine gesellschaftliche Planung, zu kritisieren, ohne in ein ist doch gar nicht kompliziert zu verfallen. Vielleicht ein erstes Element der Kritik. Warum das eine Kritik ist, ich hoffe, das wird im Folgenden klar. Wenn man sich um die Frage kümmert, warum denn Kommunismus sein sollte und ob er möglich ist, muss man noch mal sich vergegenwärtigen, woraus denn Kommunismusvorstellungen resultieren, nämlich aus einer Kapitalismuskritik. Das betone ich deshalb so, weil ich auch aus meiner Position heraus, so kritisch ich auch manches sehe, was Hannes sagt, natürlich nicht leugnen würde, dass Kommunismus in welcher Form auch immer mindestens Unwägbarkeiten mit sich brächte und, mal gucken, das können wir in der Diskussion dann noch zum Thema machen, meiner Ansicht nach auch schwerlich ohne Momente von Macht, wahrscheinlich sogar von Herrschaft, denkbar ist. Wenn das so ist, muss man sich natürlich fragen, lohnte sich denn ein solches Unterfangen? Und diese Frage ist nicht sinnvoll zu beantworten, wenn man sich nicht fragt, wo wir denn herkommen, das heißt, wo wir heute sind und wie man die gegenwärtige Gesellschaft beurteilt. Und da müsste man eigentlich mehr Zeit, Energie, Gedankenkraft darauf verwenden, als es heute Abend möglich ist. Auf alle Fälle mehr als jetzt so ein abstraktes Urteil. Klar, es gibt hier Elend und Ungleichheiten, das wollen wir nicht. Mehr als in dieser kurzen Zusammenfassung vielleicht deutlich wird. Ich kann nur als Lohnarbeiter sagen, dass ich doch ich würde sagen, täglich spüre, dass ich in dieser Gesellschaft unfrei bin. Ich werde das an der einen oder anderen Stelle vielleicht nochmal illustrieren. Ich sage das deshalb so, ich weiß ja nicht, ich erkenne euch, wie gesagt, nur schemenhaft, von daher weiß ich nicht, wie viel jünger ihr seid als ich. Aber meiner Erfahrung nach ist ja die radikale Linke, von der ich natürlich auch nicht weiß, ob ihr dazugehört, in Deutschland sehr studentisch geprägt. Und meiner Erfahrung nach führt das nicht zu einer spürbaren Akkumulation von Wissen über die Produktionssphäre innerhalb der radikalen Linken. Von daher hoffe ich, ihr seht es mir nach, wenn ich so nach dem Motto Onkel Willi erzählt aus dem Krieg ab und zu mal auf Formen der Unterdrückung innerhalb dieser freien Gesellschaft hinweise. Das heißt, allein die Aussage, dass in einer kommunistischen Gesellschaft hier und da Unfreiheit herrschen möge, allein diese Aussage ist für mich noch nicht verbunden mit einer zwingenden Konsequenz, deshalb Kommunismus zu bejahen oder abzulehnen. So, die Frage wäre ja, das kann man schwer quantifizieren, ich sage es jetzt nur mal so ins Unreine, ist das mehr Unfreiheit oder weniger als heute? Und schon spannender ist die Frage, ja, wie sieht die konkret aus, wie äußert sich das? Vielleicht, ich wollte eigentlich später nochmal drauf kommen, aber jetzt denke ich gerade, das passt hier auch ganz gut. Ich, und das hat auch wieder, glaube ich, schon was mit meinem Alter zu tun, kann zum Beispiel, ich spüre das gerade sehr schlagend, meinen Job nicht wechseln. Also jedenfalls dann nicht, wenn ich für mich und meine Familie einen, wie heißt das, Lebensstandard, wie ich den habe, halbwegs halten will. Und wenn man so wie ich langsam auf die 50 zugeht, stellt man plötzlich fest, selbst mit einer formal relativ hohen Qualifikation, gibt es nicht so viele Kapitalisten, die sagen, Mensch, komm doch zu uns, wir bezahlen dir ganz viel Geld. Oder es gibt noch nicht mal so viele, die sagen, komm doch zu uns, wir bezahlen dir mehr so mittelviel Geld. Das heißt, eine Kritik an einer Verteilung von Arbeitskräften, die so aussähe, dass man unter Umständen eine ganze Weile warten muss, bis man seinen Wunschjob bekommt, muss ich sagen, also ich ironisiere jetzt ein bisschen, muss ich sagen, die finde ich jetzt im Vergleich zum Bestehenden nicht so furchtbar schrecklich. Auch was Expertentum angeht, ich würde auch sagen, ja, da gebe ich Hannes recht und das machen nicht alle in der radikalen Linken. Expertentum ist erstens notwendig in einer arbeitsteiligen Gesellschaft, die nicht die Produktivkraft der Arbeit massiv minimieren will. Und auch, da gebe ich Hannes recht, Expertentum bedeutet Herrschaft. Weil ja schon die Grundlage, selbst wenn man stark demokratisiert, schon die Grundlage, auf der entschieden wird, meinetwegen demokratisch entschieden wird, für die meisten Leute, die da mitentscheiden, letztlich nicht zu beurteilen ist, sondern man sich sozusagen auf Vorarbeiten von Experten verlassen muss, die einem die nötigen Informationen geben, auf deren Grundlage dann entschieden wird. Sobald man also sagt, da sind Interessen im Spiel unter Umständen der Leute, die diese Vorlagen machen, hat man sozusagen mindestens ein demokratietheoretisches, aber wahrscheinlich dann auch ein praktisch-politisches Problem. Aber, deshalb hier in diesem Kontext diese Anmerkung, das gibt es natürlich auch hier im Kapitalismus. Wenn ich in dem Verlag, in dem ich arbeite, ein Projekt realisieren will, dann bin ich auf zuarbeitendes Controllings angewiesen. Und was dann meistens so aussieht, dass die mir sagen, tut uns furchtbar leid, gute Idee, aber es rechnet sich nicht. Mal abgesehen von dem Maßstab, den man natürlich kritisieren kann, denn der Maßstab ist natürlich die Kapitalverwertung, kann ich aber auch die Zahlen selbst mangels Kompetenz nicht hinterfragen. Auch hier wieder das Gleiche gilt, wenn es um die Frage geht, sollte der Leipziger öffentliche Personennahverkehr ausgebaut werden oder nicht, was halte ich vom EU-Haushalt? Das sind alles Sachen, zu denen ich natürlich sinnvoll kaum etwas sagen kann und ich könnte mich entscheiden, qua Ausbildung bin ich in der Lage, mich in bestimmte Sachen reinzuarbeiten, aber mangels vorhandener Lebenszeit kann ich das vielleicht an einem Punkt machen, an den 700 anderen, wo es nötig wäre, aber nicht. Das heißt, auch das wäre noch nicht allein ein Argument dafür, dass Kommunismus gar nicht geht. Jedenfalls, wenn man eine Voraussetzung nicht macht, zu der ich gleich noch komme. Es sei denn, und ich hatte, auch wenn das vermutlich bestreiten wird, aber in Hannes Buch manchmal den Eindruck, es sei denn, man sagt, dass der Markt an sich, weil er eben so autonom und letztlich unpersonalisiert wirkt, selbst als Beschränkung von Herrschaft wirkt. was ich für eine sehr heikle These hielte, denn ich würde sagen, ja, der schafft Herrschaft nur in einer anderen Form und unter spezifischen Maßstäben. Genau, deshalb, jetzt komme ich nochmal zum Anfang dieses Absatzes sozusagen zurück, müsste man eigentlich der Kapitalismuskritik noch ein paar mehr Gedanken widmen, um überhaupt sagen zu können, ob es sich lohnt, unter diesen vielleicht wenig utopischen Voraussetzungen über sowas wie Kommunismus überhaupt praktisch nachzudenken. Zu dem Punkt gehört auch noch, dass wir hier natürlich, also auch in den Beispielen, die ich eben genannt habe, von einem Kapitalismus reden, der halbwegs funktioniert. Also natürlich nicht nach humanitären Maßstäben, das meine ich nicht, sondern nach kapitalistischen Maßstäben. Und man kann bezweifeln, dass das auf Dauer so bleibt. Also erstens kann man bezweifeln, ob es hier so bleibt. Was ich, Thema Klimawandel, wo ich auch sagen würde, das ist ja nicht so, dass da die Menschheit, wenn man das ist, bedroht ist, sondern Klimawandel heißt ja, wenn es so weitergeht, wie man im Moment erwarten kann, dass bestimmte große Bevölkerungsgruppen auf der Welt davon massiv betroffen werden, andere sich eher werden entziehen können. Das heißt, dass es da eine Neujustierung von Elend sozusagen geben wird. Man müsste also, wenn man sich fragt, ist denn das, was wir jetzt entwerfen, besser oder schlechter als Kapitalismus, natürlich Kapitalismus in seiner räumlichen und zeitlichen Gänze betrachten, also inklusive Weltwirtschaftskrise und inklusive Burkina Faso, sage ich jetzt mal, und nicht ein Blick von biodeutschen Mittelstandsangehörigen einnehmen. Das war das erste Element der Kritik. Zweites Element der Kritik. Ich habe bei Hannes das Gefühl, dass er den Eindruck erweckt, sage ich mal so, als hätten die Realsozialisten die Reproduktion überhaupt nicht hinbekommen. Ich kenne das auch aus der jetzt eher fachökonomischen Literatur zum Realsozialismus und ich muss sagen, da halte ich das ja schlicht für eine Propagandalüge von Verfechtern der Marktwirtschaft. Es ist zweifelsfrei so, ich wohne ja nun seit vielen Jahren schon im Osten, da begegnet man manchmal schon noch Leuten, die die DDR apologisieren wollen und sagen, Mensch, also hätte nicht Schabowski aus Versehen die Mauer aufgemacht, dann würden wir erst noch von Sieg zu Sieg eilen oder so. Nee, darauf will ich natürlich nicht raus. Aber ich halte es auch für falsch zu sagen, und das kennt man eben so bei liberalen Realsozialismus-Theoretikern, dass die sagen, ja gut, um Sümpfe trocken zu legen oder um überhaupt erstmal Stromleitungen zu ziehen, das kriegt eine Planwirtschaft hin. Aber mal ganz im Ernst, so komplexere Sachen, das hat man schon gesehen, das geht nicht. Nee, da würde ich tatsächlich sagen, da bin ich noch gar nicht in dem Bereich von Spekulation, sondern das ist empirisch falsch. Natürlich hat das sowjetische Raumfahrtprogramm funktioniert. Auch die sowjetischen Atomraketen sind geflogen, egal wie man das jetzt politisch beurteilt. Und auch die Robotron-Computer aus der DDR haben funktioniert. Und die hätten wahrscheinlich auch, wären sie nicht vorher pleite gegangen, um 1995 herum oder sowas eine Massenproduktion mit den Teilen in Gang gesetzt. Das Problem war ein ganz anderes. Nämlich das Problem war, dass sie keine Produktivkraftsteigerung hinbekommen haben, die entsprechend der Steigerung in den entwickelten kapitalistischen Ländern gewesen wäre. Und das unter der Bedingung, dass sie gleichzeitig darauf angewiesen waren, auf dem Weltmarkt aktiv zu sein, weil sie Produkte verkaufen mussten, um Devisen einzunehmen, also harte Westwährung, mit der sie dann wieder auf dem Weltmarkt Sachen kaufen konnten, die sie brauchten. Und da ist es dann so, wenn ich eine Produktivkraftsteigerung habe, die nur wenige Prozent unter der Steigerung der Konkurrenten auf dem kapitalistischen Weltmarkt liegt, dann produziere ich irgendwann nur noch Müll, der unverkäuflich ist oder, und das hat man gerade in der DDR gesehen, die hatten eine extra Abteilung dafür, KOKO, kommerzielle Koordination oder Koordinierung, weiß jetzt nicht mehr genau, die also dann irgendwann nur noch versucht haben, durch so ganz merkwürdige Deals, dass sie teilweise Sachen eingekauft haben gegen Rohstoffe, um die dann eigentlich mit Verlust wieder zu verticken, nur um kurzfristig Devisen zu bekommen, also wirklich solche absurden Geschichten, die aus dieser ganz spezifischen Eingebundenheit im Weltmarkt realisieren und natürlich, und da würde ich eigentlich auch dran festhalten, an einer Unterlegenheit ökonomisch gegenüber dem entwickelten Kapitalismus. Wenn man also der Meinung ist, und die Tendenzen gibt es ja gerade bei Leninisten, oder gab es auch in der SED. Ich habe mal mit ein Interview mit Gerhard Schürer, dem Planungschef, geführt, vor langen Jahren, der irgendwann mal sowas meinte, naja, also ich habe irgendwann das Gefühl gehabt in den frühen 80ern, wenn wir es nicht schaffen, den Kapitalismus in der Produktivkraftsteigerung zu überholen, dann haben wir es auch nicht verdient. Das ist ein interessanter Blick auf Befreiung sozusagen. Das heißt, man nimmt den Maßstab, den der Kapitalismus sowieso hat, nämlich den der Kapitalverwertung, für sich selbst und sagt, ja, der Maßstab ist völlig okay, wir kriegen es nur besser hin. Das war ein Irrtum, und also dass sie es besser hingekriegt hätten. Und es ist meiner Ansicht nach auch gar nicht erstrebenswert. Sowas wie Befreiung im emphatischen Sinne spielte da gar keine Rolle. Aber wenn ich mir jetzt mal, das ist ein irres Gedankenexperiment, du hast da gerade eine Kamera in der Hand. Ich möchte nicht fotografiert werden, es sei denn, du möchtest nur Vögel auf dem Hof fotografieren, aber gut. Jetzt bin ich kurz aus dem Konzept gekommen, Kamera hat auch was mit DDR zu tun, Zeiss Jena, ich bin ja Patriot, also Ostpatriot, aber da war ich jetzt gerade gar nicht. Wenn man jetzt mal ein absurdes Gedankenexperiment macht und sich fragt, hätten die auf der ganzen Welt einen Realsozialismus gehabt, von Japan bis San Francisco, wäre der Realsozialismus dann auch pleite gegangen? Muss ich sagen, da wäre ich mir gar nicht so sicher. Ob man das dann wollen würde, also ich bin heilfroh, dass das nicht so ist. Also ich möchte im Realsozialismus nicht leben. Aber den Eindruck zu erwecken, es sei doch überhaupt nicht hinterfragbar, dass die es nicht hingekriegt haben, eine hochindustrialisierte, teilweise also auf Datenverarbeitung basierende moderne Gesellschaft ökonomisch zu planen, das würde ich zumindest in Frage stellen. Der dritte Kritikpunkt, und ja, das ist doch der vorletzte, nicht der letzte. Der Realsozialismus ist tatsächlich unter den Bedingungen, die ich eben jetzt nur ganz grob skizziert habe, ökonomisch gescheitert. Aber wenn ich eben gesagt habe, also ich bin froh, dass es den Realsozialismus nicht einmal rund um den Globus gegeben hat, dann nicht deshalb, weil ich irgendwie es bedauern würde, dann kein Samsung-Smartphone zu haben, sondern ein wahrscheinlich doppelt so großes aus Gera oder so. Das wäre nicht das Argument, sondern das Argument, warum ich den Realsozialismus für eine schreckliche Gesellschaft halte, auch wenn ich ihn ja selbst nur sozusagen von außen gesehen habe und jetzt viel mit Leuten zu tun habe, die in ihm groß geworden sind. Das Argument ist das der Herrschaftsform und der Durchsetzung letztlich des Prinzips von Anordnung und Befolgung auf fast allen Ebenen der Gesellschaft. Denn man muss ja sagen, also selbst den eigenen Prinzipien, also dem, was dann unter Stalin als demokratischer Zentralismus kodifiziert wurde, sind die im Realsozialismus ja nicht gerecht geworden. Also da gab es ja immer noch im Konzept so Anflüge von Wählbarkeit, von Rechenschaftspflicht gegenüber untergeordneten Gremien und. Das wurde ja alles überhaupt nicht realisiert, sondern es ging bei allen Funktionen um reine Kooptierung und nachträgliche Bestätigung durch irgendwelche Gremien und real auch ohne jede Rechenschaftspflicht. Das hatte eine Interpretation, die auch eine Interpretation von Politik zur Grundlage, die mindestens auf Engels zurückgeht, die sich eigentlich durch die ganze Sozialdemokratie, also die alte marxistische, zieht, dass nämlich letztlich das höchste Ziel der Gesellschaft die Versorgung ist und andere Bereiche wie, was ich was, die Freiheit der Willkür der Einzelnen oder auch Möglichkeiten der Abweichung entweder keine Berücksichtigung fanden, meistens sogar eher Misstrauen ausgelöst haben. Diese, ich will mal sagen, verwaltungstechnische Auffassung von Politik hat die ökonomische Krise des Realsozialismus nicht ausgelöst, aber hat sie auf alle Fälle verschärft, weil zu Recht ein Großteil der im Realsozialismus Lebenden bald das Gefühl hatte, dass es um sie sowieso nicht geht. Was natürlich Auswirkungen auf die kreative Mitwirkung an dem ganzen Prozess gehabt hat, hat also die Krise verschärft und wurde umgekehrt von ihr verschärft, weil die Führungen jeweils auf die zunehmende Krise damit reagiert haben, dass die Kontrolle nochmal verschärft haben. Oder gab da Aufs und Abs, aber tendenziell würde ich das sagen. Das heißt, wenn man meiner Ansicht nach gar nicht sagen kann, dass der Realsozialismus, also oder dass die Unmöglichkeit von Planwirtschaft schon bewiesen wäre, was ist dann aber mit der politischen Ebene? An der Stelle ein Abweis, den ich eben schon mal erwähnt habe. Ich finde es ganz problematisch und diese Tendenzen gibt es so ein bisschen auch bei Hannes, wenn er in seiner, also ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, aber an einigen Stellen ja selbst den Adorno, den ich sehr schätze, zitiert, wo es ein bisschen so aussieht, dass nachrevolutionäre Gesellschaft entweder als Übergangsgesellschaft verhandelt wird, wo man klar ist, das ist mängelbehaftet, aber ja auch nur ein Übergang, oder aber als völlige Befreiung, wie man es nennen will, als Versöhnung, als Aufhebung aller Gegensätze. Und das halte ich für ganz falsch. Sondern wenn man über eine Zielgesellschaft redet, dann muss man sich darüber im Klaren sein, dass jenseits eines Übergangs, der diesen Namen verdient, Interessensgegensätze bleiben und dass dementsprechend auch das Problem von Herrschaft und Herrschaftskontrolle bleibt. Andersrum ist es aber auch so, wenn man dann, wenn man das festgestellt hat, darf man jetzt nicht kommen und sagen, naja, das ist doch gar nicht die völlige Befreiung, damit hat sich das ja völlig desavouiert. Ich bin auch der Ansicht, dass Planung ohne so etwas wie politische Herrschaft, sage ich jetzt mal, weil mit dem Staatsbegriff hat man wieder Probleme, das ist jetzt vielleicht egal, dass also eine Planung ohne politische Herrschaft nicht möglich ist und dass die meiner Ansicht nach interessante Frage wäre, wie wäre denn in so einer Ökonomie, die meiner Ansicht nach vor allen Dingen erstmal dadurch gekennzeichnet wäre, dass sie als Zweck nicht die Kapitalverwertung setzen müsste, sondern tatsächlich die Versorgung aller mit dem Nötigen. Jetzt nur die Ökonomie, ich meine nicht die Gesellschaft insgesamt, da wäre das ein bisschen wenig. Wie würde man das eigentlich hinbekommen, so eine Ökonomie einzurichten, ohne so einen bürokratischen Moloch zu schaffen, den Hannes eben umrissen hat? Und dazu, ich ahne schon, dass mir gleich Leute vorwerfen werden, ich hätte jetzt sozusagen das Kommunismusprogramm gar nicht ausreichend umrissen. Aber das ist wahrscheinlich nicht zu ändern. Na, vielleicht sogar drei Anmerkungen. Erstens, es macht einen Unterschied natürlich, ob man so etwas versucht in einem unterentwickelten Land, das von Feinden umgeben ist, meistens auch nicht nur umgeben, sondern die Feinde im eigenen Land stehen. Wenn Industrialisierung bereits durchgesetzt ist und es technisch die Möglichkeiten, also anders als beispielsweise in China der frühen 40er, der späten 30er Jahre, und das zieht sich ja ein bisschen die 50er Jahre durch, die schlichte Ernährung von Leuten nicht gesichert ist, wenn man eine Ökonomie hat, bei der die Zuordnung zu einem Job nicht mehr über Lebensmöglichkeiten und Prestige entscheidet, inwiefern sich dann nicht ganz andere Möglichkeiten ergeben, diese Macht, die Entscheidungsgremien hätten, nach wie vor und auch in anderer Art und Weise, zu kontrollieren und zu minimieren. Commons-Theoretiker wie Siefkes oder Meretz haben darauf hingewiesen, dass hier auch so Entscheidungsmöglichkeiten, das gibt es ja so in rätekommunistischen Modellen, dass da so die Vorstellung ist, ja gut, man entscheidet einfach alles in Räten organisierten Entscheidungsgruppen, dass so eine Vorstellung auch was Erschreckendes haben kann. Also wer auch nur mal längere Zeit in Plena von einem Hausprojekt zugebracht hat, kann sich vielleicht ungefähr vorstellen, wie das wäre, wenn man in solchen Plena auch noch die Müllabfuhr, den öffentlichen Personennahverkehr oder die Ausstattung der örtlichen Lagerverteilstelle planen müsste. Auch sofort zugestanden, wenn das natürlich in einer befreiten Gesellschaft eine ganze Menge Bullshit-Jobs, die, was ich was, aus Abteilungsleiterinnen, Werbefuzis und so weiter bestehen, dass die natürlich wegfallen könnten, wird einem klar, da fiele eine ganze Menge Diskussionsarbeit an, Und ob das so erstrebenswert wäre, wäre eine andere Frage. Aber es gibt ja durchaus Theoreme, die sagen, in bestimmten Bereichen, wenn es nicht gerade um eine Herzklinik geht oder um ein Wasserwerk, kann man tatsächlich auch Bereiche über freie Zuordnung oder freiwillige Zuordnung von Leuten lösen und muss gar nicht alles kollektiv entscheiden. Aber das alles natürlich nur unter der Voraussetzung, dass nicht nur das als anstrebenswerte Gesellschaft gilt, was sozusagen von allem Unreinen befreit ist, also von allem, was nur entfernt nach Macht riecht. Denn das, glaube ich, führt in die Irre und es müsste stattdessen eher um die Machtkontrolle gehen. Und ein letzter Punkt, warum ich auch, was ich auch finde, was bei Hannes ein bisschen zu kurz kommt, oder aber das ist auch nicht nur bei Hannes so, sondern vor einiger Zeit gab es eine Podiumsdiskussion zwischen Hannes und den Freundinnen und Freunden der Klassenlosen Gesellschaft aus Berlin, eine Podiumsdiskussion in Leipzig, wo deutlich wurde, wenn man sich so um Utopievorstellungen kümmert, sieht es so aus, als könne man sich um das davor, also sozusagen um die revolutionäre Bewegung, gar nicht kümmern, als könne man die beiseite lassen. Das finde ich falsch. Es ist natürlich legitim, dass wenn man sich um Zielvorstellungen Gedanken macht, dass man nicht gleich noch dazu verpflichtet wird, eine Revolutionstheorie zu entwerfen. Darauf will ich gar nicht raus. Aber ich bin sicher, dass wenn man sich um politische Kontrolle in einer befreiten Gesellschaft kümmert, dass man über Beziehungen reden muss, die sich vor der Revolution entwickelt haben müssen. Es gibt ja dieses Zitat von Marx, von Marx und Engels, dass der Kommunismus die wirkliche Bewegung sei. Ich finde das insofern, ich mag das Zitat sozusagen nicht, wenn ich das mal so geschmäcklerisch sagen darf, weil das oft die Rechtfertigung war, krampfhaft nach irgendeiner Bewegung zu suchen, die es gibt und der man dann das Etikett Befreiung aufbappt. Sondern es geht ja schon um eine wesentlich andere Gesellschaft. Aber da ist natürlich trotzdem etwas sehr Wahres dran. Nämlich, dass etwa Austauschbeziehungen zwischen Produktionsstätten, zwischen Konsumenten und Produzenten, auch Austauschbeziehungen auf politischen Ebenen, nicht in und nicht direkt nach der Revolution erst gestiftet werden können. Deswegen eine ganz entscheidende Frage für die Realisierbarkeit von Kommunismus, der Zustand der kommunistischen Bewegung vor der Revolution ist. Das kann man überhaupt nicht abgrenzen. Und wenn man auch bisher passierte, unternommene und auch gescheiterte Revolutionsversuche sich anschaut, muss man, wenn man das verstehen will, auch genau das Herkommen der jeweiligen revolutionären Bewegungen mit einbeziehen. Und da glaube ich allerdings auch, dass es ein sehr großes Potenzial gibt. Auch bei dieser schon erwähnten Diskussion in Leipzig klang es teilweise so durch, dass es da die Position gibt, ja, das sind dann so, ist dann auch wieder so ein Expertenwissen, das irgendwie Manager haben oder sowas, das glaube ich nicht. Sondern, also ich kenne mich ja hauptsächlich im Verlagswesen aus, aber die Beziehungen zwischen kapitalistischen Betrieben, die werden gar nicht von Managern organisiert, sondern, was weiß ich, bei einem Verlag, die Leute, die die Beziehungen zu Druckereien und zu Papierlieferanten und so weiter herstellen, das sind Sachbearbeiter, also die gehören mindestens objektiv, vom Bewusstsein rede ich jetzt erstmal nicht, zur Arbeiterklasse. Und natürlich gibt es da auch die Kompetenzen, diese Beziehungen zu beurteilen. Das heißt, damit komme ich jetzt auch zum Schluss, wenn man sich fragt, ob Kommunismus möglich ist, muss man sich fragen, wie man die Autonomie und die Kompetenz von organisierten Arbeitern und Arbeiterinnen hier und jetzt stärkt. Das ist ein ganz zentrales Thema. Und ich bin der festen Überzeugung, dass selbst die Leute, die so verkümmert und beschädigt, wie sie aus dem Kapitalismus rauskommen, dazu mehr in der Lage sind, als ihnen im Moment erlaubt wird, zu realisieren. Vielen Dank an Rüdiger. Wir können bei Interesse auch die Tür aufmachen, falls es zu warm ist. Da muss man nur irgendwas dazwischen stellen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Hier ist relativ warm. Ja, es geht noch. Okay, dann würde ich dir gleich die Möglichkeit geben, darauf zu antworten. Vielleicht, ja, du kannst natürlich, ihr könnt gerne direkt kommunizieren. Kurz, warum ich mich mit dem Thema beschäftige und hier auch wieder näher an Rüdiger Matz. Ja, sorry. Um hier etwas näher an Rüdiger Matz, nicht buchstäblich, sondern im übertragenen Sinne heranzurücken, will ich kurz noch sagen, warum ich mich mit dem Thema beschäftige. Also in meiner Jugend, das ging so bis Mitte 20, habe ich mich selber sehr für Utopien und Kommunismus interessiert. Und was davon bis heute geblieben ist, ist die Kritik an der jetzigen Gesellschaft. Kurz gesagt, dass es so wie es ist, auch nicht bleiben kann. Aber da die Existenz des Teufels noch kein Gottesbeweis ist, heißt, dass wenn die jetzige Gesellschaft schlecht ist, ist noch nicht die kommunistische Gesellschaft bewiesen. Das hat auch jetzt nicht Rüdiger gesagt, das wollte ich nur noch mal zu meinem Hintergrund. Ich beschäftige mich mit dem Scheitern des Kommunismus, weil ich ein Suchender bin. Du hattest gesagt, Rüdiger, dass der Realsozialismus und die Planwirtschaft ja einiges hinbekommen haben, zum Beispiel das Raumfahrtprogramm. Das stimmt. Wie hat er das hinbekommen? Erstens, in der Sowjetunion gab es die ursprüngliche Akkumulation des Sozialismus, wo die Industrie aus dem Boden gestampft wurde und die Gesellschaft an die Kandare genommen wurde, wo auch teilweise Millionen Leute verhungert sind. Dann später, als diese ursprüngliche Akkumulation des Sozialismus geglückt war und die Industrie halbwegs aufgebaut war, war vom einstigen sozialistischen Programm gar nicht mehr viel übrig. Es gab diese Pläne, aber es gab Märkte, es gab Geld, es gab gerade auf dem Konsum, im Konsumbereich gab es Märkte und die Warenform hat sich erhalten. Das heißt, der Realsozialismus selber war ja gar nicht diese vernünftige, planmäßige Wirtschaftsweise, die er hätte sein wollen. Zwischen den Betrieben wurden Sachen verrechnet durch Giralgeld, durch Tausch, der dann nicht auf dem Markt stattfindet, aber der vertraglich geregelt war zwischen den Betrieben. Das heißt, insofern würde ich jetzt in Frage stellen, ob diese Planung, wie sie im Sozialismus war, ob die als sozialistisch zu bezeichnen ist oder ob das nicht eher eine Hybridform war, der man jetzt nicht so sehr in Rechnung stellen kann, was sie alles geschafft hat. Also ich denke, eine kommunistische Gesellschaft sollte schon noch anders aussehen, als das, was es im Realsozialismus gab an Planung. Das eine ist die Wirtschaftsweise und die Effektivität der Wirtschaft. Da könnte ich jetzt noch ein paar Beispiele bringen, im Sinne zum Beispiel, wie die Wohnungen zerrottet sind in Ostdeutschland. Also dass dort auch eine Art Raubökonomie in dem Sinne stattfindet, dass das, was vorhanden war, auch verfallen ist. Insofern würde ich auch eine Frage stellen, ob sie jenseits industrieller Großprojekte, wie viel sie wirklich zustande gebracht hat. Aber was mich noch mehr interessiert, und da sind wir uns, glaube ich, einig, weil du die Herrschaftsform mehrmals angesprochen hast, ist eher, ob innerhalb einer solchen Planwirtschaft individuelle Freiheit erhalten werden kann. Oder ob die Planung des Wirtschaftslebens darauf hinausläuft, dass das Wirtschaftsleben am Ende sehr reguliert ist. Das ist dann auch der Punkt, wo ich die kapitalistische Gesellschaft nur teilweise, damit das niemand in den falschen Hals bekommt, loben würde. Also es gibt ein Maß an Freiheit, zumindest in der ersten Welt, in den bürgerlichen Industrienationen, wo man durch die Rechtsform geschützt ist vor willkürlichen Zugriffen seitens des Staates oder seitens der Industrie. die es in der, im Realsozialismus nicht gab. Es gab auch weniger Pressefreiheit. Also bei aller Ungerechtigkeit, die die kapitalistische Gesellschaft mit sich führt, hat sie zumindest in den bürgerlichen Nationen auch Vorteile gebracht, die im Realsozialismus so nicht vorhanden waren. Wenn Rüdiger mir vielleicht was ich jetzt teilweise bestätigt habe, in dem, was ich gerade gesagt habe, wenn er mir vorwirft, ich würde die Marktgesellschaft als Möglichkeit sehen, Herrschaft zu begrenzen, dann stimmt das teilweise, dann stimmt es aber auch wiederum nicht, wo ich eher das Problem sehe, wie sich eine Industriegesellschaft, also hochkomplexe Wirtschaftszusammenhänge, die es ja historisch vor der kapitalistischen Epoche nicht gab, wie die sich aufrechterhalten lassen jenseits des Marktes. Also sowas wie Kommunismus in Kommunen kann ich mir schon vorstellen, aber ob das, was die kapitalistische Epoche mit sich gebracht hat und was der Realsozialismus dann quasi im Schweif der kapitalistischen Gesellschaft mitgeschaffen hat, nämlich viel Industrie, ob das jenseits des Marktes organisiert werden kann oder ob das alles wieder zerfallen würde, globale Zusammenhänge etc. Insofern würde ich dir da was du sagst, dass ich mir den Kommunismus zu sehr als, als Ponyhof vorstelle oder als zu sehr als, ja, zu sehr als Utopie und dann sozusagen, erst stelle ich mir das so vor als Utopie, wo alle Widersprüche gelöst sind und dann sage ich, haha, geht nicht. Das denke ich, mache ich nicht. Also ich suche in meinem Buch schon auch nach. Da ist, glaube ich, mein Anspruch nicht so hoch. Also ich gucke zum Beispiel lobe ich die erste Phase der kommunistischen Gesellschaft, was so einige Kommunisten so etwas verleumderisch als Übergangsphase apostrophieren, wo ich sage, naja, dort guckt sich Marx relativ pragmatisch an, was möglich ist. Und das finde ich eher gut, was ich an dieser ersten Phase auch noch gut finde, dass dort in diesem Tausch, der dort noch aufrechterhalten ist zwischen Gesellschaft und Produzenten, dass dort eine Institution gedacht ist, die Allgemeininteresse und Individualinteresse vermittelt. Dann gucke ich mir woanders an, zum Beispiel bei dem Siefkes finde ich ganz interessant, dieses Aufgabenverteilungssystem, was der erst sind, das lobe ich dann auch. Ich finde, um nochmal auf Marx zurückzukommen, dass, was diese erste Phase anbelangt, dass diese höhere Phase, dass er da dieses Reich der Notwendigkeit, in dem wir leben, nicht mehr mitdenkt. Und deswegen finde ich die erste Phase und die Arbeitsscheine, die er dort entwirft, auch pragmatischer und praktischer gedacht von Marx. Also ich finde, er gibt dort was an die Hand und die höhere Phase ist eher eine Paradiesvorstellung. Was du sagst, dass die kommunistische Gesellschaft keine Herrschaftslosigkeit bedeutet, sondern eher eine Machtkontrolle, finde ich gut, dass du das gesagt hast. Dem würde ich mich anschließen und würde dort nochmal zum Beispiel sagen, also erstens ist die Frage, was passiert mit der Rechtsform? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die erhalten bleiben sollte. Und zweitens denke ich, oft in kommunistischer Literatur wird Gewaltenteilung die es in der bürgerlichen Gesellschaft gibt, belächelt. Ich glaube, an bestimmte Arten der Gewaltenteilung sollte man auch in der kommunistischen Gesellschaft denken. Also das sind die Sachen, wo ich Rüdiger recht geben würde, aber ich glaube, dass es unglaublich schwierig ist, eine Industriegesellschaft jenseits des Marktes zu organisieren. Du hast selber was heißt. So ist das. Ne? Da will man was gemeinsam nutzen, da wird einem gesagt, du müsstest doch selbst eins haben. Ganz kurz nochmal zur Realsozialismusgeschichte, du hast natürlich recht, dass das Raumfahrtprogramm und so weiter, dass es nur mit Gewalt durchgesetzt wurde. Darum ging es mir auch nicht, sondern ich würde im Zweifelsfall eher sagen, naja, hätten sie mal besser darauf verzichtet. Vielleicht hätten sie dann auch die Altbauten in Leipzig erhalten können. Also die sind ja immerhin, zum Glück sind die ja rechtzeitig pleite gegangen, bevor die Häuser ganz umgefallen sind. Mir ging es nur da, also und ich würde aber tatsächlich sagen, und darum ging es mir vor allen Dingen, dass da tatsächlich in bestimmten Bereichen, und zwar gerade auch in Bereichen, die durchaus zentral geplant wurden, tatsächlich auch ein extremer technologischer Fortschritt erzielt wurde. Und das unter der Bedingung, dass man mit teilweise absurden Mitteln versucht hat, den Kapitalismus in der Produktivkraftentwicklung zu einzuholen oder wie Ulbricht gesagt hat, zu überholen, ohne ihn einzuholen. Und das ist halt komplett nach hinten losgegangen. Ich meine, das ist ein Indiz dafür, dass man nicht davon ausgehen kann, dass die jetzt sozusagen nur das aufgefressen hätten, was die Kapitalisten vor, ja, im russischen Fall die Bauern und die wenigen Kapitalisten vor dem Ersten Weltkrieg und im Falle von Mittelosteuropa die Kapitalisten vor dem Zweiten Weltkrieg auf die Beine gestellt haben. Und als es dann sozusagen weggefrühstückt war, ist dann der Realsozialismus zusammengebrochen. So haut das meiner Ansicht nach nicht hin. Die Frage wäre ja, also ich finde das ja, also wahrscheinlich gehören wir da auch zu einer sehr, zu, in gewisser Weise zu nah beieinander liegenden exotischen Biotopen, was so die, das politische Spektrum angeht, weil ich eben auch der Meinung bin, naja, das einzige Problem jetzt gedanklich in diesem Kontext ist, wenn man zum Beispiel sich fragt, gibt es da noch sowas wie Recht? Oder gäbe es sowas wie Recht in einer kommunistischen Gesellschaft, ist natürlich, dass, wie Kant gesagt hat, Recht immer mit der Befugnis zu zwingen verbunden ist. Und man sich Recht kaum vorstellen kann, ohne eine Instanz, die es zur Not auch durchsetzt. Ich habe da von jungen, ungestümen Genossen auch ganz andere Positionen schon gehört, die gesagt haben, wieso, Recht ist immer Gewalt, lehnen wir total ab. Wenn jetzt jemand wirklich was macht, was gar nicht geht, andere Leute bedroht, dann tut man sich halt mit ein paar Leuten zusammen, geht da hin und haut dem eins aufs Maul. Ist eine Position vielleicht nicht ganz zu Ende gedacht. Aber mal ganz im Ernst, ist natürlich bestätigt, natürlich Befürchtungen, wie sie in Hannes Buch, auch in dem, was er jetzt gesagt hat, teilweise anklingen. Und im Vergleich dazu, was ja, also selbst wenn man sich das Modell mal so, wenn man das mal spaßeshalber ernst nimmt, natürlich dann sozusagen Interessensdurchsetzung mit Körperkraft und sozialer Vernetzung verbindet, was wahrscheinlich von einem aufklärerischen Standpunkt her auch nicht das Gelbe vom Ei ist. Im Vergleich dazu, meiner Ansicht nach auch, ist tatsächlich eine Instanz, die Recht durchsetzen kann, das kleinere Übel, und nur um kleinere Übel geht es mir sozusagen. Und die spannende Frage, wie gesagt, wäre dann, wie können denn Instanzen aussehen, die so etwas weniger herrschaftlich, also sowas wie Recht, weniger herrschaftlich organisieren, als das in der bürgerlichen Gesellschaft der Fall ist. Ich glaube, in diesem Zusammenhang übrigens, dass aufgrund der Unwägbarkeiten, die ich da anspreche, ohne dass sich gesellschaftliche Gegensätze noch weiter zuspitzen, sich in dieser Frage wenig bewegen wird. Ich bin kein Anhänger von Verelendungstheorie. Elend macht einfach nicht schlauer. Aber ich glaube tatsächlich, dass die offenen Fragen, zumindest so wie es im Moment absehbar ist, so umfassend sind, dass man in dieser Gesellschaft, also jetzt in der relativ saturierten mitteleuropäischen kapitalistischen Gesellschaft, man schwerlich Leute finden wird, die bereit sind, das bisschen, was sie haben, aufs Spiel zu setzen für so eine vage Aussage. Da müsste sich tatsächlich, man mag das schlimm finden, aber ich erwarte es tatsächlich auch, da müsste sich gesellschaftlich noch etwas zum Schlechteren verändern hier. In anderen Gegenden ist das ja schon so. Und es wäre für die radikale Linke oder für die Linke insgesamt nur gut, wenn man sich bis dahin tatsächlich über einige theoretische und politisch-strategische Fragen klar geworden ist, um dann anders reagieren zu können, als man das jetzt könnte. Gibst du mir dein Wasser? Gut. Ja, so viel erstmal vorab. Es gibt jetzt auch schon die Möglichkeit, sich zu melden. Es gibt ein Mikro da vorne, David oder Daniel. Alle, schlagt euch nicht drum. Könnt euch gerne melden, weil das mir jetzt gerade so aufgefallen ist und es gibt jetzt noch keine Meldungen bislang, glaube ich. Doch, eine. Ich würde eine Frage stellen und dann kannst du was sagen. Wir würden sammeln. Also überlegt euch gerne Fragen, weil das ist dann, glaube ich, wurde vorher so gewünscht. Wie ich das jetzt gesehen habe, ging es hauptsächlich um auch, oder dein Hauptargument oder eines deiner Hauptargumente ist sozusagen die Komplexität von Industrienationen und Industriewirtschaft. Wahrscheinlich nochmal dann um Technologie und so weiter, Informationsgesellschaft erweitert. Das sprichst du auch in deinen Texten an, sagst, die Koordinierung sozusagen ist der Knackpunkt. Also wie kann das koordiniert werden? Jetzt gibt es ja so Überlegungen, also was ich ab und zu mal in so Gesprächen gedroppt wird, dass man sagt, es gibt so Algorithmen mittlerweile, die könnten das sehr gut berechnen, also die könnten Bedürfnisse sehr viel besser sozusagen berechnen und koordinieren und dadurch auch eine Produktion viel stärker koordinieren. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit befasst habt. Die Frage wäre, einerseits wäre das gut, also wäre das denkbar und zweitens ist das ein Argument für einen Kommunismus oder eher für einen Kapitalismus, weil wenn sowas in einer kapitalistischen Gesellschaft bislang entwickelt wurde, würde sowas auch in einer kommunistischen Gesellschaft entwickelt werden, wäre so eine Frage. Ich weiß nicht, wenn ihr, könnt ihr vielleicht darauf antworten und sonst können wir auch weiter ans Publikum gehen. Wollen wir die mitsammeln? Also gerne, mitsammeln? Ja. Bitte mit Mikro. Ich glaube, da war zuerst und dann da oben. Danke für die Vorträge. Meine Frage geht an dich. Du sagst Hannes? Ja, genau. Okay. Du sagst ja, dass du eher den Markt oder die Marktwirtschaften dazu in der Lage siehst, die momentane globale Produktion zu steuern. Aber angesichts dessen, dass wir eben gerade relativ ungehindert auf die Klimakatastrophe zurasen, zeigt sich da nicht eher, dass der Markt absolut unfähig ist, um diese Herausforderungen zu stemmen. Und also ich sehe das Problem auch eher, dass das nicht an den Ressourcen scheitert, um diese Planung durchzuführen, als eher an der Ausrichtung der Planung. Also gerade jetzt sind Unternehmen ja sehr gut dazu in der Lage, ihre globalen Handelsimperien zu steuern. Und da geht es auch mit den neuesten technischen Möglichkeiten, wie eben Digitalisierung, Internet und so weiter, geht es ja eben auch sehr gut. Und man kann eben auch die kleinsten Details noch an Informationen sammeln. Also Arbeiter werden komplett überwacht, globale Handelsströme werden komplett überwacht. Liegt es da nicht eher an der Ausrichtung der Planung, dass das scheitert, weil eben der Profit im Vordergrund steht und nicht die Versorgung der Menschen? Weil der Markt produziert ja einerseits genug Güter, um alle Menschen zu versorgen mit dem Lebensnotwendigen, aber wir haben halt eben gleichzeitig viele immer noch herrschende Hungersnöte. Menschen sind nicht mit Häusern, also mit den Lebensnotwendigkeiten versorgt. Ich hoffe, das war verständlich. Jo, danke. Dann noch, nehmen wir noch die zweite Frage vielleicht. Dann haben wir drei, das passt dann erstmal, oder? Dankeschön. Also meine Frage geht auch an... Aufdrücken oder so? Das auch. Meine Frage geht auch an Hannes. Und zwar, weil es ist so ein bisschen mit angeklungen, dass der quasi Realsozialismus nur gescheitert ist, weil um ihn herum kapitalistische Systeme existiert haben, die mehr oder weniger fortschrittlicher oder bessere Produktivkräfte oder erneuerbarer in ihren Produktivkräften waren. Und genau, da wollte ich mal fragen, was wäre deiner Meinung nach eine Lösung quasi, um einen Kapitalismus global etablieren zu können? Und bedürfte es dafür einem internationalen Komitee, was diesen weltweit einsetzt? Kommunismus global, meinst du? Genau, ja. Und dann vielleicht nochmal auf meine Vorfrage einzugehen. Also ich finde nicht, dass... Kannst du die Frage nochmal vielleicht... Was wären sozusagen die Bedingungen oder was wäre notwendig, um Kommunismus global zu durchzusetzen, zu etablieren? Genau. Das wäre deine Frage, okay. Genau, ja. Die, ja, okay. Oh gut, ja. Okay. Ihr habt auch Mikros. Ist vielleicht einfacher. Wollt ihr erstmal beantworten und dann oder sollen wir weiter sammeln? Dann Mikro, Marc und dann. Ah ja, okay, das ist auch noch eine Frage. Also auch eigentlich nur zu dem Punkt, dass es im Zuge der Digitalisierung ja durchaus die Möglichkeit gäbe, so eine Planung ja auch quasi also live zu machen, also auch in gewisser Weise auch demokratischer, dass jeder quasi jederzeit die Möglichkeit hat, seine materiellen Bedürfnisse dort einzugeben, dass sie live in den Plan eingearbeitet werden. Also wäre das nicht eine Möglichkeit, quasi das Planwirtschaft demokratisch zu gestalten? Ist mir egal. Ich bin noch beim Schreiben. Mach du mal. Okay. Also wenn ich die, ich weiß nicht, zweite Frage, glaube ich, richtig verstanden habe, war da drin enthalten, dass Konzerne, auch internationale, ja heute auch planen. Ich will nur darauf hinweisen, das ist jetzt blöd, weil ich jetzt Hannes Recht gebe, was ich aus politischen Gründen überhaupt nicht machen will. Der ganz wichtige Unterschied ist, dass natürlich große Konzerne riesige Planungsabteilungen haben, das auch sehr erfolgreich tun, aber sie müssen sich um eine Sache nicht kümmern. Nämlich, sie müssen nicht, jedenfalls an ganz zentralen Stellen nicht, die Voraussetzung ihrer eigenen Produktion planen. Also weder müssen die planen, dass die Ingenieure ausgebildet werden, die sie anwenden, noch müssen die planen, dass Rohstoffe, die sie einkaufen, da sind, sondern die müssen nur planen, was passiert, wenn die Rohstoffe knapp sind und deshalb teurer werden. Das ist aber eine ganz andere Fragestellung. Und diese Differenz zwischen einer gesellschaftlichen Planung, die das sozusagen mit im Kopf oder im Rechner oder wo auch immer haben muss, und einer Konzernplanung, die das nicht berücksichtigen muss, dafür aber andere Sachen, die dann wegfehlen, das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Zu der Frage, was braucht es denn eigentlich, um Kommunismus weltweit zu etablieren? Wie soll ich sagen? Das finde ich witzig, dass du das Hannes fragst, der ja vermutlich sagen würde, das geht schon weniger als global überhaupt nicht. Von daher fühle ich mich da in gewisser Weise eher angesprochen. Aber ich kann da sagen, keine Ahnung. Nein, es ist ja so, ich will jetzt nicht, also sozusagen schon ohne Alkohol innerlich zum Bier übergehen, aber das ist ja, also wenn du mal versuchst, jetzt einfach, was weiß ich, weiß ja nicht, wie du so familiär eingebunden bist, aber was weiß ich, was. Deine Mutter hat Geburtstag, Onkel und Großeltern sind auch da und wenn die ein bisschen aufgeklärter sind, dann machen die sich vielleicht auch um Klimakatastrophe Sorgen. Dann denkst du, Mensch, das ist die Gelegenheit, ich agitiere jetzt mal für Kommunismus. Meiner Erfahrung nach kommt man da nicht sehr weit. Und selbst wenn die einen kennen, einem vertrauen, wissen, dass man keine fiesen Interessen hat, dass man nicht lügt, vielleicht noch ein bisschen höflich sind, man wird es kaum schaffen, die davon zu überzeugen, dass das eine gute Idee ist. Ausgehend von diesen Erfahrungen finde ich die Frage, okay, was wäre jetzt der Schritt, um das global zu realisieren, ganz schön weit. Aber insofern war das, ich weiß es nicht, schon ernst gemeint, denn natürlich die Voraussetzung wäre erstmal, dass Leute das für eine gute Idee halten. Das ist jetzt nicht ganz so banal, wie es klingt, denn es gibt ja zum Beispiel in der radikalen Linken Leute, die sagen, was ich, das poppte nochmal so auf im Zuge von den G20-Protesten in Hamburg, naja, eigentlich sind die Leute innen drin schon ganz schön wütend auf die Verhältnisse und wenn man nur richtig Tohuwabohu macht und also sozusagen den Kampf schon mal anfängt, dann werden die Leute schon merken, dass das eigentlich eine gute Sache ist und lassen sich sozusagen mitschleppen. Nein, würde ich sagen, das ist nicht der Fall oder da kommt jedenfalls nichts Gutes bei raus. Insofern halte ich auch von sowas wie Minderheitenrevolutionen und gerade Realsozialismus in der Sowjetunion oder da noch nicht Sowjetunion war natürlich sowas, also eine Minderheitenrevolution, halte ich das für keine gute Idee. Das wäre natürlich erstmal eine Voraussetzung, wo man dann jetzt wieder lange drüber reden könnte, was hat das für Voraussetzungen im Bildungsbereich, hat das nicht auch gesellschaftliche Voraussetzungen, die wir als marginalisierte radikale Linke gar nicht selbst setzen können. Das heißt, das ist schon mal ein sehr dickes Brett, bei dem wir da sind. Aber da wir hier viel über Ökonomie geredet haben, ganz wichtig ist mir noch, es gibt da, glaube ich, keinen Königsweg, weder bei der ökonomischen Koordinierung noch bei politischen Entscheidungen. Also ich glaube, dass es in bestimmten Bereichen tatsächlich Räte sein können, dass in anderen Bereichen, ich sehe euch, wie gesagt, nicht so richtig, hat eben angesprochen, wie ist das mit Digitalisierung, kann man nicht auch viel computergestützt sozusagen ohne Zeitverlust planen, glaube ich auch, dass es in bestimmten Bereichen notwendig ist und möglich ist, dass es also viele Probleme, vor denen bisherige Planer standen, es so nicht mehr gibt. Das hängt, glaube ich, ganz davon ab, von welchem gesellschaftlichen Bereich man spricht, und da wird man, glaube ich, mehrere oder viele Lösungsmöglichkeiten für viele unterschiedliche ökonomische und politische Bereiche suchen müssen. Was mir nur wichtig ist, und das geht jetzt auch auf deine Frage ein, mit dem Algorithmus. Ich weiß überhaupt nicht, was ein Algorithmus ist, ehrlich gesagt. Ich war auch nicht sicher, ob es Algo oder Logarithmus ist. Ich bin da von Amazon immer so ein bisschen enttäuscht. Denn ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass wenn ich da eine Babybadewanne für meine Tochter bestelle, Amazon mir ein Jahr später regelmäßig weitere Babybadewannen anbietet und ich mir denke, Mensch, die müssten doch wissen, dass ich eine habe. Von daher habe ich den Eindruck, inwieweit der Algorithmus jetzt meine Bedürfnisse erkennt, wäre ich skeptisch. Aber abgesehen von diesem Schnack, also ist ja beruhigend, weil das natürlich auch Aussagen darüber zulässt, wie eng die Überwachung eigentlich real ist. Aber was ich daran eigentlich problematischer finde, ist, das ist sehr unpolitisch gedacht. Also ich würde vielleicht auch anders als Hannes, ich weiß es nicht, weniger davon ausgehen, dass die stoffliche Planung, deshalb komme ich ja immer mit dem Realsozialismus, ich glaube, das geht schon. Die Frage ist, ob das so toll ist, wenn man es so macht, sondern die wirklich großen Probleme sind auf der politischen Ebene zu suchen. Also wenn ich jetzt Bedürfnisse habe, die sich ausschließen, was ist denn dann? Also weniger arbeiten und mehr Konsumgüter in einer bestimmten Branche. Ärzte wollen nicht mehr Ärzte sein, sondern Verlagslektoren werden, was ich zwar nicht verstehen könnte, aber die haben die Erfahrung ja auch nicht. Gleichzeitig wollen aber Kranke behandelt werden. Viel Spaß, wenn man das im Algorithmus überlassen will. Das macht die Gesellschaft nicht humaner, würde ich einfach mal so behaupten. Das heißt, natürlich ist es so, dass wenn ich mich um Buttermilch kümmere, ich mit Sicherheit Produktions- und Verbrauchswellen und Ströme abbilden kann, wie ich das in den 1960er Jahren noch nicht konnte. Und das macht Planung natürlich leichter. Aber die wirklich knackigen Probleme, was ist denn, wenn es eben keinen verwaltungstechnischen Lösungsansatz gibt, und den gibt es in ganz vielen Bereichen nicht, sondern wenn da wirklich auch bleibend Interessensgegensätze aufeinandertreffen, da würde ich sagen, das ist eine Frage der politischen Entscheidungsgremien. Und politisch kann dann im Zweifelsfall auch heißen, ein Betriebsrat, das meine ich jetzt gar nicht mit Weltregierung oder so, das habe ich nicht so. Das heißt, also, und das hat auch mit deiner Frage zu tun, jetzt weltweit Kommunismus, ich glaube schon, dass man natürlich sehr viel regionalisieren könnte, wenn man nicht mehr wegen des Zwangs auf Teufel komm raus, Kosten zu minimieren, nicht einfach, weil man weniger arbeiten will, sondern weil man Angst hat, dass die Konkurrenz einem enteilt. Wenn also dieser Zwang wegfällt, dass es dann auch nicht mehr nötig ist, Sachen nur in riesigen Produktionsstätten herzustellen, die möglichst sehr zentralisiert sind und dadurch bestimmte Synergieeffekte nutzen können oder so. Und das hieße natürlich auch, dass hoffentlich viele Entscheidungsprozesse in den näheren Raum geholt werden könnten. So. Das wird bei bestimmten Rohstoffen schwer möglich sein. Insofern ist das Problem der weltweiten Koordinierung dann immer noch nicht weg, aber vielleicht immerhin etwas kleiner. Aber das löst sozusagen die politischen Fragen erstmal nicht. Was die ökonomischen Fragen angeht, vielleicht noch einen Satz. Das war irgendwie auf dem Kongress in Hamburg, glaube ich, Leute auch von Freundinnen und Freunden der Klassenlosen Gesellschaft gehört, die so einen Text geschrieben haben, ich komme jetzt leider nicht mehr drauf, die zumindest einen Vortrag gehalten haben, was müsste eigentlich sofort nach der Revolution gemacht werden? Und das waren ziemlich weitreichende Forderungen, die sehr sympathisch waren. Da ging es großenteils um die zurzeit erbärmlichen Lebensbedingungen, insbesondere der Leute, die vor kurzem noch in der Landwirtschaft im Trikont gearbeitet haben. und jetzt aufgrund der Veränderungen da sozusagen von allen Lebensmitteln abgeschnitten sind und eben gezwungen sind, entweder zu migrieren oder sich ja weniger als prekär irgendwo durchzuschlagen. Auf alle Fälle war dieser Vortrag gekennzeichnet dadurch, dass gesagt wurde, okay, wir machen eine Revolution und sofort danach ändern wir letztlich alles, weil es uns um eine Humanisierung geht. Und da bin ich sehr skeptisch, sondern ich glaube, das, was wirklich schwierig ist, auch in der Planökonomie, was auch im Realsozialismus schwierig war, ist immer die Produktivkraftsteigerung. Das heißt, ein Problem ist, was ist eigentlich, wenn ich Produktionsprozesse verändern will, weil das sehr komplex ist. Ich brauche dann anders ausgebildete Leute, vielleicht auch in einem anderen quantitativen Verhältnis. Ich brauche Arbeitsstätten an anderen Orten. Ich brauche ganz andere Zulieferketten und. Aber ich bin der Meinung, dass der Zwang, wie es im Kapitalismus gibt, also der jährlichen, wöchentlichen Umwälzung der kompletten Produktion aus Gründen der Kapitalkonkurrenz, dass das so wegfiel und deshalb tendenziell meiner Ansicht nach die Maßgabe erstmal sein müsste, man lässt die Austauschbeziehungen erstmal wie sie sind, versucht die krassesten Unmenschlichkeiten so sehr wie möglich abzumildern, versucht dann schrittweise etwas zu ändern. Und da wäre ich sehr hoffnungsvoller, dass, ich möchte das Wort Räte jetzt eigentlich nicht nochmal bringen, aber dass also Räte der Produzierenden und aller anderen Menschen, die in einer Gesellschaft leben, in der Lage wäre, so etwas tatsächlich politisch zu steuern. Ich habe in meinem Buch 60 oder 70 Seiten über den Computersozialismus geschrieben, also verschiedene Ideen, wie man die Planung oder die Politik und die politischen Kommunikation in einer zukünftigen Gesellschaft mit Computern organisieren kann. Vieles kann man besser organisieren. Ich meine, dass irgendwelche Raketen mit Computern bis zum Mond und weiter fliegen, hat was mit den Potenzialen dieser Technik zu tun. Was die Organisation der Wirtschaft anbelangt, sehe ich ein großes Problem, und das ist die Arbeitszeitrechnung. Bei Unternehmen, die heutzutage ihre Wirtschaft planen, intern, die rechnen mit vorgegebenen Größen, die der Markt ihnen zuspielt. Also mit allem, was man so als Wertform bezeichnet und was in Geld sich ausdrücken lässt. Und in einer Gesellschaft jenseits des Geldes und des Marktes müsste man das, was im Geld auf den Begriff gebracht wurde, nämlich gesellschaftlich notwendige Arbeit, müsste man berechnen. Einige Computersozialisten versuchen auch da Formeln zu entwickeln, aber das ist unglaublich schwer. Und Computer können natürlich nicht mit etwas rechnen, wo sie noch keine Formeln haben, wo also noch nichts in sie eingegeben wird. Bei den Problemen der Arbeitszeitrechnung in der kommunistischen Gesellschaft geht es um sowas wie, wie berechnet man denn das Produkt, was Leute herstellen, ohne selber Endprodukt zu produzieren, also zum Beispiel Dozenten in Fachhochschulen. Wie geht das irgendwann in ein Endprodukt ein? Was müssen die bekommen für ihre Arbeit? Da geht's um so, das ist auch sehr wichtig, dass man das macht, um überhaupt wissen zu können, ob ein Produktionsmittel sinnvoll ist, muss man wissen, ob es mehr Arbeitskraft hilft einzusparen, als die Produktion dieses Produktionsmittels kostet. Solche Sachen müssen berechnet werden, und das passiert wie von Zauberhand innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft, und das könnte vielleicht mit Computern leichter sein, aber im Realsozialismus sind die Ansätze von Arbeitszeitrechnung von Anbeginn gescheitert. Es gab dann mal ein paar Konferenzen, wo ein paar Wissenschaftler darüber gesprochen haben, wie man jenseits des Geldes die gesellschaftlich notwendige Arbeit auf den Begriff bekommt. Die sind aber alle im Ansatz stecken geblieben, und am Ende hat man entweder sich die Preise von der kapitalistischen Seite genommen und hat sozusagen ungefähr Pi mal Daumen mit diesen Sachen gerechnet oder hat Produktionskosten genommen, die waren aber immer schon im Geld da, weil das Geld wurde ja nicht aufgehoben in den sozialistischen Gesellschaften. Also da ist die Frage, wie das mit Computern dann berechnet werden soll, wenn man noch nicht den Rechenweg weiß. Dann, was so die demokratische Organisation anbelangt, die übers Internet besser läuft, da denke ich, dass Probleme in unserem globalen Dorf dann auf einer größeren Ebene auftreten. Also man kann dann wirklich weltweit kommunizieren und Volksabstimmungen oder so veranstalten. Aber die Computer werden nicht dabei helfen, wie man sich zusammentut, also wie die Organisation stattfindet. Also die Probleme, die wir dann aus Hausplänas kennen oder Organisationsplänas, wenn wir was organisieren, die Probleme treten dann wieder auf und müssen auf einem im globalen Maßstab gelöst werden. Und das können Computer nicht machen, sondern müssen Menschen miteinander kommunizieren und was abstimmen und gucken, haben jetzt die Experten das Sagen oder hat die Mehrheit das Sagen und so weiter und so fort. Eine Sache Richtung Computersozialismus will ich noch sagen, und zwar, es gab ja solche Versuche, natürlich mit viel schlechteren Computern, aber es gab einen Versuch, auf den ich eingehen will, in Chile unter Allende. Dort ist ein englischer Kybernetiker namens Stafford Beer hin, um Allende mit seinem Team bei der Errichtung einer Volkswirtschaft mittels Computern zu helfen. Stafford Beer war ein Management-Kybernetiker mit sozialistischen Gedanken aus England und hat dann dort in Chile auch einen berühmten chilenischen Systembiologen gefragt, von dem die Kybernetik viele Begriffe geklaut hat, zum Beispiel den Begriff der Autopoiesis. Und zwar hat der Beer diesen Umberto Maturana gefragt, willst du mitmachen? Und da sagte dieser Umberto Maturana, nein, aus ideologischen Gründen. Und zwar, wenn ihr das Wirtschaftsleben mit Computern organisiert wollt und hier meine Begriffe nehmt, dann vergesst ihr, dass ihr diese Begriffe, die ihr benutzt, dass ich die aus der Biologie habe. Und wenn ich von Autopoiesis spreche, von selbstorganisierenden Systemen, dann rede ich hier von Zellen oder Bestandteilen in Organismen oder Ökosystemen, die keine Freiheit und kein Reflexionsvermögen haben, aber Menschen haben Freiheit. Deswegen möchte ich nicht, dass ein Wirtschaftsleben geplant und auch nicht durch Computer geplant wird, weil Menschen haben Freiheit und innerhalb einer planmäßig organisierten Computerwirtschaft müssen die Einzelnen diese Freiheit haben. Deswegen soll nicht Computer das organisieren, sondern Menschen. Und natürlich, also wenn man über Computersozialismus nachdenkt, dann muss man gucken, dass die Menschen nicht in einem viel höheren Grade Anhängsel der Maschinerie werden und dann das machen, was die Maschinen ihnen algorithmisch oder so vorgeben. Das waren jetzt die beiden Fragen. Auf die Frage da oben hatte Rüdiger schon geantwortet. Jetzt noch zur, ich nenne sie mal Klimakatastrophe-Frage. Ich glaube, dass es den Klimawandel gibt. Nicht, dass das jetzt in den falschen Hals kommt. Ich glaube, die Frage ist, ob man gleich von Katastrophe reden muss. Ich denke tatsächlich, dass die kapitalistische Gesellschaft oder die Weltgesellschaft Probleme hat, die größer sind und die schneller zu Katastrophe führen können. Und damit spreche ich jetzt die militärischen Destruktivkräfte an, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite durchaus sowas wie Wirtschaftskrisen oder auch, dass die bürgerlichen Errungenschaften, die es gibt, dass die in Frage gestellt werden von oben und unten. Und ich denke auch, wenn ich den Begriff Klimakatastrophe höre, habe ich Angst, dass dieser Begriff dazu legitimiert, selber wieder Herrschaft zu errichten über die Gesellschaft. Also ich denke da an Rudolf Barrow, der so eine Art Ökodiktatur wollte. Und davor würde ich dann nur warnen. Also ich glaube, dass das gerade zu katastrophisch angemalt wird. Und ich habe dann etwas Angst davor, was diese Katastrophe mal an politischer Herrschaft rechtfertigen könnte. Okay, Gab es jetzt noch weitere Fragen aus dem Problem? Da weiß ich auf jeden Fall. Gibt es das da? Wer war zuerst? Okay, aber wir nehmen auf jeden Fall beide. Und sonst noch Fragen jetzt? Okay, gut, 2,5. Ja, und... Ja, okay. Wenn Sie hier über Kommunismus sprechen, sprechen Sie wirklich das jetzt existierenden Kommunismus oder nur der Kommunismus in der Vergangenheit? Okay. Können Sie jetzt zuerst... Ja, okay. Ich habe noch weitere Frage über... Denkst du an beispielsweise Venezuela und China? China oder Nordkorea. Ja. Meinen Sie, dass gibt es auf der Welt jetzt wirklich ein kommunistisches Land? Okay. Oder ohne Nordkorea? Okay. Besonders zum Beispiel von China. Ja, und wenn Sie jetzt von Kommunismus sprechen, dann sagen Sie wirklich ein politisches System oder nur eine ideologische Philosophie. Oder beide zusammen. Ja, okay. Wir sammeln die Fragen, ja? Die wird gleich beantwortet. Oder wollt ihr... Meine Frage geht an Rüdiger. Und zwar ging es so im letzten Part von der Podiumsdiskussion so ein bisschen darum, warum sich die Leute nicht beteiligen an dem politischen Geschehen. Oder auch, du hast auch irgendwas zu Elend gesagt. So, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dich da richtig verstanden habe. Deshalb frage ich noch mal kurz nach. Also du hast so gesagt, es müsste strategisch noch ein bisschen schlimmer werden. Hast du das so, weil das finde ich schon ein bisschen schwierig, weil wir selber ja, also so wie wir ja hier auch sitzen, ich sehe das so ein bisschen auch, sich politisch beteiligen zu können, sehe ich auch so ein bisschen als Privileg. Und die Menschen, die ganz unten sind, die haben ja dieses Privileg nicht und deshalb würde ich das so, da würde ich jetzt nicht mitgehen. Meine zweite Frage geht so ein bisschen in die Richtung der politischen Herrschaft. Also du hast so irgendwie gesagt, dass Planung ohne politische Herrschaft nicht möglich ist. Und da frage ich mich, was ist eigentlich für euch dann politische Herrschaft oder warum sagt ihr, dass es nicht herrschaftslos funktionieren kann? Weil im Endeffekt, wenn es halt wieder ein paar Experten oder Expertinnen gibt, die halt bestimmtes Wissen haben, was andere nicht haben, oder bestimmte Leute sich mehr Ressourcen haben oder mehr Wissen haben, sich am politischen Geschehen oder an der Idee des Kommunismus zu beteiligen, dann hast du ja wieder eine Hierarchie und das ist eine Hierarchie von Wissen und dann konzentriert sich das ja wieder auf nur wenige Menschen. Und meine Frage ist, wie kann man das abbauen, sodass man alle Bereiche in dem Sinne demokratisiert, dass da auch jeder mitmachen kann? Ich glaube, es gibt noch eine, oder? Noch, oder nicht? Ja, ja, die wäre da. Ja, ja, okay, bitte. Gut. Schwierig. Ihr hattet ganz am Anfang, ich glaube, als Rüdiger begann, sein erstes Referat zu halten, hat er kurz die Konstellation klargerissen, aus welcher Position er redet und aus welcher Position Hannes redet, wer die Gegenwart auf seiner Seite hat und wer praktisch aus dem Nichts argumentieren muss oder wer nach dem 20. Jahrhundert irgendwie wie argumentieren muss. Das finde ich sehr spannend, denn einerseits könnte man jetzt sagen, Eric Hobsbawm hat es zum Beispiel geschrieben, man muss sich mal klar machen, dass das sowjetische Experiment eigentlich nicht nur unter irgendwelchen außenpolitischen Schwierigkeiten stand, sondern dass der heftigste Krieg aller Zeiten gegen dieses Land geführt wurde, ja, und mit verheerenden Folgen und 27 Millionen Tote von Deutschland ausgehend, aber ich wollte das jetzt nicht vertiefen, das ist ein Resultat, Europa war dann auch verwüstet, mehr oder weniger. Eric Hobsbawm schreibt in seinem schönen Buch Zeitalter der Extreme, das kurze 20. Jahrhundert, dass die USA eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg das einzige relativ unversehrte Land waren von diesem Zweiten Weltkrieg. Und dass man das immer mitdenken muss, um diesen Systemkonflikt irgendwie adäquat zu reflektieren. Ja, das ist also nicht irgendwie ein Wettrennen mit gleichen Maßstäben gewesen, sondern die kapitalistische Seite hatte schon industrialisiertere Voraussetzungen Anfang des 20. Jahrhunderts, als auch nach diesen verheerenden Kriegen die sozialistischen, auch die realsozialistischen Experimente, die eigentlich ja, mehr oder weniger platt gemacht worden sind. Ja. Das ist jetzt sicherlich nicht alles. Ja. Also man darf jetzt nicht nur sagen, die sind völlig unschuldig, die haben alles richtig gemacht oder so. Ne. Da hat Hannes schon recht, dass so darf man es nicht sehen. Aber das soll man immer auch mitreflektieren, finde ich. Zweitens muss man auch in dieser Konstellation jetzt, wir sind jetzt 30 Jahre nach dieser Wende, nach dieser sogenannten Wende, muss immer mitreflektieren. Ja, was für Probleme diskutiert ihr da jetzt, wenn ihr da so ins Detail geht von Planung etc. etc.? Mir kam der subjektive Faktor viel zu kurz, der Voluntarismus. Wie ist das zu denken? Man kann sowieso eine Gesellschaft, eine radikale Gesellschaftsveränderung überhaupt nicht denken, ohne Leute, die das wollen. Ja? Man kann also nicht sagen, na, das funktioniert aus den und den Gründen nicht, ne? Weil wir kennen ja nur Leute, die das nicht wollen. Ja? Also ich persönlich auch in meinem Bekanntenkreis jetzt. Ja? Ich frage mich, warum ich das anders sehe, aber gut, manche denken halt mehr, manche denken weniger. Das ist meine Antwort auf die Frage. Und ich glaube, man kann das gar nicht unterschätzen, wie sehr wir noch dem Bestehenden verhaftet sind in unserem Denken. Ja? Wir sind praktisch überhaupt gar nicht geübt darin, was anderes als Konkurrenzgesellschaft zu denken. Und das kommt mir alles ein bisschen zu kurz in der Diskussion. Und Herbert Marcuse hat mal gesagt, ja, wir können uns schlechterdings eine andere Gesellschaft gar nicht mehr vorstellen. Wobei er das in der Zeit gesagt hat, wo es noch 68er gab, etc., etc., ja. Der hat ja bis 79, glaube ich, gelebt. Ich weiß nicht genau, wann er das gesagt hat. Ich würde jedenfalls sagen, wir jetzt 2019 hier und schon in den 90er Jahren, wir können uns schlechterdings gar nichts anderes mehr vorstellen. Ja? Und insofern finde ich es schwierig, in so Detailfragen abzugleiten und dann sagen, ja, das wird alles schwierig und so. Denn wenn die Bevölkerung, ich weiß jetzt nicht in welchem Maßstab, eine Stadt wird dann nicht reichen, ein Land vermutlich auch nicht, aber wenn die Bevölkerung davon überzeugt ist, dass es ganz anders gehen muss, dann wird die wahrscheinlich auch irgendwelche Wege und Mittel finden, das zu bewerkstelligen, ja, und zwar ohne großes Blutvergießen. Das ist jetzt natürlich billig zu sagen, klar, hast du ja auch darauf hingewiesen, Hannes, ja zu Recht, ich habe dein Buch gelesen. Das ist alles sehr vage, was ich sage, aber das muss man, denke ich, aber immer redlicherweise mitreflektieren, ja. Und da kommen wir auch zur kritischen Theorie, dass, wie denkt man, ja, wie, mit was für Leuten hat man es zu tun? Wenn das irgendwie nur so eine Jugendphase ist, wo ich mal ein paar Jahre freakig bin und mir über sowas Gedanken mache und dann gehe ich brav Geld verdienen und dann mache ich dies und jenes und dann ist das irgendwie so eine biografische Phase, dann kann es natürlich nichts werden. Ne? Also die heutige linksradikale Szene, die ist mehr oder weniger ein Witz, ja? Da können wir uns schnell darüber einigen. Aber ich wollte nur das zu bedenken geben. Ja? Man kann sich vieles gar nicht vorstellen, auch ich nicht. Ja? Aber dessen muss man sich mal bewusst werden. Dankeschön. Ja. Darf ich schon? Ja, klar, ja. Aber vielleicht könnt ihr ja auch, also ihr müsst ja nicht. Also ich habe in Köln habe ich einen chinesischen Freund, der mein Buch gelesen hat und der auch das, einen philosophischen Hintergrund hat, der Freund, und der meinte, ach, das ist Kommunismus? Also in China haben wir das völlig anders gelernt. Das ist interessant, das muss ich selber mal Marx lesen. Und ich denke schon, dass die Idee, wie sie Marx hatte, und das, was in China oder Nordkorea entstanden sind, weit auseinanderliegen. Und meine Frage wäre jetzt, hat sich das eine aus dem anderen entwickelt? Also hat sich dieser Staatssozialismus oder Staatskapitalismus in China, wie er heute existiert, hat er sich im Versuch entwickelt, den Kommunismus zu verwirklichen und ist dann quasi auf die schiefe Bahn geraten, von der er nicht mehr runterkam. Aber ich bin mir sehr sicher, dass das, was in China entstanden ist und das, noch mehr das, was in Nordkorea entstanden ist, hätte Marx nie gewollt. Und die Frage ist nur, wie sehr ist das trotzdem auf sein Mist, aus seiner Idee heraus entstanden und mutiert? Was die zweite Frage anbelangt, mit dem Expertentum und der politischen Herrschaft. Ich bin politisch relativ faul. Das heißt, ich finde es ganz gut, wenn Experten mir Sachen abnehmen. Und bin deswegen an der Stelle, ich bin kein Freund von Radikaldemokratie, einfach weil ich politisch wirklich zu faul bin und ich hasse auch Plenars. Ich wäre deswegen für repräsentative Demokratie, in der ich mich zurückziehen könnte und dann mehr auf der Couch liegen könnte und lesen. Und dann vielleicht von außen kritisieren, aber also auf sowas wie da, was heute teilweise vielleicht Mode ist, in der radikalen Linken da irgendwie stundenlang in irgendwelchen Parks zu diskutieren und ist nicht mein Ding, aber wenn das Leute machen sollen, fände ich es gut, wenn in der kommunistischen Gesellschaft die im Haushalt berücksichtigt werden und dann das für mich machen und ich die dann wählen kann. Und in bestimmten Sachen, die mir dann vielleicht wichtig sind, würde ich dann auch mitmachen, aber ich persönlich würde das wahrscheinlich gering halten. Was Bertrand gesagt hat, da muss ich jetzt, also erstens würde ich sagen, auch unter Lenin war es schon Mist, vor dem Zweiten Weltkrieg und vor Stalin. Da sind bestimmte Tendenzen schon hochgekommen, zum Beispiel die, dass die Räte nichts mehr zu sagen hatten. Die noch vor dem Stalinismus und dem Zweiten Weltkrieg lagen. Also ich denke, bestimmte Probleme sind da schon, haben sich da schon gezeigt. Und dass jetzt deine Bekannten, also klar, ich weiß, dass du jemand bist, der viel nachdenkt, aber ich würde mich jetzt auch mal in die Richtung stecken, weil du gesagt hast, die denken halt weniger nach. Und ich glaube, in meinem Buch habe ich viel darüber nachgedacht. Ich bin eher erstmal zu einem anderen Ergebnis gekommen. Und ich würde sagen, dass die Bevölkerung nicht will, hat vielleicht zumindest mit einer Intuition zu tun, dass man halt sagt, okay, der Realsozialismus ist gescheitert, hat individuelle Freiheit eher beschnitten. Und das will man dann vielleicht einfach nicht, weil man da erstmal die Geschichte auf seiner Seite wiederum hat. Die haben natürlich nicht Zeit, dann nochmal die Geschichte zu reflektieren, aber die sehen erstmal, was historisch war. Und ich glaube, dass die Linke diese Intuition in den letzten Jahrzehnten zu wenig ernst genommen hat. Damit meine ich jetzt nicht Rüdiger. Und zu schnell bei der Hand war zu sagen, ja, das war halt gar kein Kommunismus oder ja, das war halt Staatskapitalismus und das war eine korrupte Elite oder so. Also ich denke, man muss schon gucken, inwiefern dieser Weg, den der Realsozialismus genommen hat, aus dem Versuch erwuchs, den Kommunismus auch zu verwirklichen. Ich will nur sagen, es gab ja auch noch die Frage mit der Macht, glaube ich. Ne? Da will ich auch gleich darauf eingehen, das als einzigen Punkt eigentlich. Also zu der Frage, wie ist das mit, was verstehen wir eigentlich unter Kommunismus, kann ich zu dem, was Hannes gesagt hat, eigentlich gar nichts hinzufügen. Eigentlich wollte ich noch was zum Arbeitszeitgeld sagen, aber im Unterschied zu dir finde ich die Frage ja nicht so zentral, deshalb lasse ich das jetzt auch weg. Aber was ich spannend finde, ist dieses Doppelthema, warum wollen die Leute nicht, was doch nach Ansicht vieler Leute, die viel drüber nachdenken, außer Hannes, so naheliegend finden, nämlich Kommunist zu sein. Warum wollen die Leute diesen Weg nicht mitmachen? Aber ganz kurz, war das nicht ein anderes Argument, nämlich, dass überhaupt Kapitalismus kritisch gedacht wird und deswegen das nicht darauf ein? Okay. Du hast völlig recht. Ich glaube, das ist, also Ich möchte Hannes erstmal widersprechen, dann komme ich gleich noch auf diese Elendsgeschichten und so zurück. Ich glaube, dass das nur im Ganzen, und obwohl ich ja im Osten wohne und viele meiner Kollegen beispielsweise ja den Realsozialismus dann zumindest als Jugendliche noch erlebt haben, ist das, glaube ich, gar nicht das Entscheidende. Also wenn ich auch Leute im Kontext von Betriebsratsarbeit oder so wahrnehme, würde ich sagen, es ist eher so, dass es ohne ganz umfassend eine Scheu gibt, sich als politisches oder eine Unfähigkeit, ich weiß nicht genau, ob es eigentlich nicht wollen oder nicht können, ist, sich als politisches Subjekt zu wissen oder zu realisieren. Und das geht natürlich über kommunistische Zielvorstellungen ganz stark hinaus. Oder ich weiß nicht, ob hinaus kommt, davon, von welcher Seite man guckt. Also es betrifft viel weitere Bereiche und sozusagen im bürgerlichen Alltag viel präsentere Bereiche als jetzt kommunistische Zielvorstellungen, nämlich die Frage, wie gehe ich mit Chefs in meinem kapitalistischen Betrieb um zum Beispiel, wo ich sagen würde, nee, das ist noch ein ganz anderes Problem als jetzt die Drohung mit Existenzvernichtung durch Entlassung oder sowas, wo man ja sagen könnte oder als Kommunist auch sagen muss, ja, das ist eine reale Bedrohung und ich kann Leute nicht verachten, die sich da nicht irgendwie zum Märtyrer machen wollen, geschenkt und vorausgesetzt, aber ich glaube, dass dieses sich nicht als Subjektwissen ganz tief in der hier vermittelten Subjektkonstitution verankert ist und das natürlich auch jedem revolutionären Bestreben entgegensteht. Und jetzt komme ich so schrittweise zu der Elendsfreiheit. Das ist eben das Problem, wenn man sowas ins Unreine formuliert. Das war nun just auch ein Part, den ich mir vorher nicht überlegt hatte. Ich glaube, das kann man nicht durchargumentieren. Prinzipiell meine ich auch, und da bin ich bei Bertrand auch, ich würde auch sagen, dass mindestens, und da sind wir sozusagen mit Hannes noch eine Fraktion, mindestens die Einschätzung des Kapitalismus nicht das Gelbe vom Eisen, dass man mal in eine andere Richtung denken sollte, dass ja immerhin die wirklich durch Argumente nahegelegt ist und sozusagen auch es Befunde, Argumentationen gibt, die weit über dem Niveau dessen sich befinden, was man so als Kommentare im Heute-Journal hört oder so. Insofern kann man da, glaube ich, nicht, also dass Leute sich schon der Überlegung verweigern, schwerlich rational oder mit einer Intention erklären. Was dann die politische Konsequenz wäre, wäre erst nur noch der zweite Schritt. Und da hatte ich halt das prinzipiell, aber sobald es um Erkenntnis geht, muss man sagen, na gut, ich kann nie begründen, das liegt sozusagen in der Struktur des Arguments, nie begründen, dass Leute eine Erkenntnis nicht haben können. Insofern könnte ich auch nie sagen, nee, ich bin ganz sicher, wenn hier nicht ein Komet einschlägt, werden die Leute hier nicht in Massen zu Kommunisten, würde ich nicht machen. Und natürlich hat wahrscheinlich die Linke, wie weit man den Kreis zieht, auch die Möglichkeit, besser zu agieren, als sie das bisher getan hat oder gegenwärtig tut. Aber mein ganz persönlicher, nicht argumentativer Eindruck ist, dass der Aufwand, den es macht, sich solchen Fragen wirklich intellektuell zu stellen, einer ist, gerade weil es auch natürlich psychische Konsequenzen hat, denen Leute meiner Erfahrung nach scheuen. Und dass es gesellschaftlicher Entwicklungen bedarf, die ich nicht begrüßen würde, um das zu ändern. Welche das sind, weiß ich nicht, aber in dem Kontext kam ich auf Elend zu sprechen. Wie gesagt, ich kann es nicht durchargumentieren, aber mit psychischen Kosten meine ich sowas wie, also wenn ich meine Kollegen angucke und kenne das aus verschiedenen Betrieben, schon das Bemühen, stolz auf das zu sein, was man jeden Tag macht und das Bemühen, sich am richtigen Ort zu finden, behindert eine Kritik dessen, was man als kapitalistisch angestellter Lohnarbeiter erlebt, so sehr, dass Leute oft selbst rein, also auf der Ebene von kapitalistischen Interessengegensätzen angesiedelten Kämpfen völlig verschlossen sind. Und deswegen, ja, wie gesagt, kann ich es nicht belegen oder sowas. Ich bin da einfach nur, vielleicht habe ich auch gerade nur eine müde Phase oder sowas, habe das Gefühl, dass die Verhältnisse hier schon noch relativ stabil sind, aber muss man ja auch sagen, weniger stabil als vor 25 Jahren wahrscheinlich. Ob das nun gut ist oder nicht, also ich meine, instabil sind sie ja auch durchaus von rechts. Insofern weiß ich gar nicht, ob man das gut finden muss, aber das kann sich natürlich auch schnell ändern. Zum Expertentum. Ich hoffe, es ist nicht so rübergekommen, als würde ich eine Expertendiktatur abfeiern. Ganz im Gegenteil. Das war nicht das, was ich gesagt habe, sondern was ich gesagt habe war, es gibt meiner Ansicht nach oder muss auch im Realsozialismus Experten geben. Ich meine, es ist jetzt nicht von mir, es ist sozusagen so ein Running Gag, der immer durch die Diskussion geistert. Wenn es noch Gehirnchirurgen geben soll nach der Revolution, wird man dafür eine Ausbildung brauchen, die sozusagen weit jenseits dieses marxischen Diktums von, ich kann mir Zitate nicht merken, morgens Fischer, was macht er noch alles, also auf alle Fälle, also sozusagen diese Argumentation gegen die Verknöcherung der Arbeitsteilung, die also schon ein Expertenwissen, was jenseits dieser Möglichkeit liegt. So. Aber da habe ich erstmal auch gar kein Problem mit, denn worum es mir geht, ist, okay, Experten hin oder her, aber Hannes hat in so einem Nebensatz gesagt, ja, dass ich die dann wählen kann, man weiß nicht genau, wen er da meint, die Gehirnchirurgen wahrscheinlich nicht, aber Leute, die ihm sagen wollen, hör zu, ich bin jetzt der Experte und deshalb sage ich dir, wo du arbeitest, wie lange du arbeitest, was du konsumieren darfst, wie du es konsumieren darfst und am besten auch noch, mit wem du zusammenlebst, denn wir planen die Wohnung. So, da fängt ja das Problem an und da setzt auch sozusagen die politische Kontrolle an und nicht bei der Frage, darf es Experten geben. Diese politischen Fragen finde ich viel entscheidender, nee, finde ich die einzig entscheidenden, immer eingedenk der Forderung, die unbedingt erhoben werden muss, dass natürlich Experten nie über, wie soll ich sagen, über Wohl und Wehe in so einem ganz fundamentalen Sinn von Leuten entscheiden dürfen. Also das, es ist ja damit noch gar nicht ausgemacht, wie gehe ich mit Abweichlern um, mit Leuten, die sich dieser Planung auch verweigern, die gesagt kriegen, okay, ich weiß zwar, es fehlen Arbeitskräfte im Wasserwerk, ich will da aber nicht arbeiten, ich mache es einfach nicht. Muss man die in Gulag sperren? Oder kann man sagen, schade, aber du kriegst trotzdem deine Grundsicherung. Das ist ja damit überhaupt nicht entschieden. Und natürlich muss jeder, der irgendwie sich Kommunist nennen möchte, meiner Ansicht nach auf der zweiten Seite stehen und sagen, doch, Abweichung muss möglich sein. Das ist erstmal kein Problem. Problem wird es erst dann, wenn quantitativ die Abweichung so groß ist, dass Leute verhungern, aber dann muss man, also und deswegen verhungern, aber dann muss man sagen, okay, dann ist der Kommunismus auch tatsächlich gescheitert. Und da würde ich allerdings auch vermuten, so schätze ich das Abweichungspotenzial, das Verweigerungspotenzial nicht ein, wenn denn die Grundorganisation irgendwie einsehbar ist. Aber deshalb, du hast glaube ich, den Begriff des Mitmachens verwendet, würde ich sagen, doch, die Möglichkeit zum Mitmachen und so Leute wie Hannes, die auf dem Sofa liegen möchten, denen muss man eben sagen, ja, dann lieg halt auf dem Sofa, aber es geht um die Möglichkeit zum Mitmachen, also zum Mitentscheiden und die muss gegeben sein. Und das hat aber auch dann wiederum enorme institutionelle Möglichkeiten, Voraussetzungen, also was zum Beispiel die Zugänge zu Informationen angeht. Ne? Also sagt man jetzt, es darf keine Experten geben oder sage ich, es muss möglichst viele Experten geben, damit man auch konkurrierende Meinungen einholen kann, auf deren Grundlage man entscheidet. Das ist sozusagen, sind ganz unterschiedliche Konsequenzen, die man aus dem Problem ziehen kann. Okay. Gibt es noch weitere Meldungen? Ich finde es gerade sehr interessant. Ich fände es auch schade, wenn es jetzt keine Meldungen gibt. Wollt ihr noch? Ja, das würde ich noch machen. Okay, also soll ich noch eine Frage stellen? Oder? Wenn sie die auf den Nägeln brennt. Also, ach so, ja. Mein Zug fährt erst in einer guten Stunde. Was sagt ihr? Kommt auf die Frage an. Ich habe 10 Stück hier stehen. Vielleicht. Dann, ich glaube, ich lasse es. Also man könnte natürlich noch über den subjektiven Faktor sprechen, der natürlich sehr interessant ist, der gerade angesprochen wurde. Also man könnte ja zum Beispiel sagen, naja, eine Intuition, das nicht zu machen aus der Geschichte heraus, seit wann ist eine Intuition irgendwie ein Argument? Es gibt auch andere Intuitionen, die aber total irrational sind. Und da wäre die Frage, wie soll man das unterscheiden? Wo zieht man die Grenze zwischen einer Intuition und einem... Du hast das, glaube ich, angesprochen. Ne? Sozusagen die Rolle von Ideologie könnte man hinterfragen. Wollt ihr da vielleicht noch was, also für euch sozusagen oder für dich? Also, ich will jetzt niemanden langweilen, aber also wo du mich schon direkt angesprochen hast. Das Problem ist ja, ich komme sozusagen biografisch aus einem Verein, also Junge Linke mittlerweile, Gruppen gegen Kapital und Nation. die aus Gruppen, die sehr stark auf der, sozusagen auf der Bildungsschiene und auf der Schiene des Arguments laufen. Und irgendwann habe ich, also auch wenn ich das nach wie vor in weiten Teilen richtig finde, aber bin ich mir sozusagen der Begrenztheit dieses richtigen Ansatzes immer mehr bewusst geworden. Sondern ich glaube, dass sozusagen die Erfahrungsebene notwendig dazugehört, wenn Leute, die komplett in der bürgerlichen Gesellschaft sozialisiert sind, was so die Frage angeht, was trauen sie sich selbst zu an Subjektsein sozusagen, wenn Leute da einen Schritt machen sollen. Das Problem ist, dass man innerhalb einer bürgerlichen Gesellschaft eben auch nur bestimmte Arten von Erfahrungen machen kann, das ist das Wunderbare, also in den Anführungszeichen an dieser Gesellschaft, auch meistens das Falsche bestätigen, was man schon im Kopf hat, oder sehr oft jedenfalls. Ich bin auch skeptisch gegenüber dem abstrakten Begriff der Kämpfe, einfach deshalb, weil es solche und solche gibt. Und ein verlorener Streik eine versuchte Betriebsbesetzung, um einen Verkauf zu verhindern, kann eben auch ganz anderes hervorrufen als jetzt eine kommunistische Bewusstwerdung. Aber ich würde tatsächlich sagen, dass beide Aspekte in irgendeiner Weise, ich weiß, dass das extrem schwach ist, aber wenn ich da was Stärkeres auf meiner Seite hätte, hätten wir ja schon Kommunismus, dass in irgendeiner Art und Weise diese kognitive oder genauer vielleicht gesagt argumentative Schiene, also dass man wirklich das, was wir hier auch diskutieren, immer weiter durchdiskutiert. Und ich glaube tatsächlich aber auch, dass das Niveau höher ist, als ich das, ich bin ja noch schon ein bisschen älter, vor 15, 20 Jahren erlebt habe, ist mein Eindruck. Insofern kann man da ja vielleicht Hoffnung haben. Und die Ebene der Erfahrung, das heißt tatsächlich in Auseinandersetzung, das geht da nicht in studentischen Kleingruppen, weil die notwendigerweise zeitlich zu begrenzt sind, selbst wenn man lange studiert, sondern das muss irgendwie in den dann erzwungenen Reproduktionszusammenhang, den gesellschaftlichen, irgendwie integriert sein. In den Betrieb, in die Stadt, ich weiß es nicht. Dass also sozusagen dieses mehr Wissen und das Wissen umsetzen irgendwie zusammengeführt werden muss, um überhaupt die Chance zu haben, dass Leute aus dieser ideologischen Verformung ausbrechen können. Aber mehr als eine Möglichkeit kann man da, glaube ich, nicht formulieren. Okay, und nur ganz kurz zu diesem, also dann sozusagen diese Vorstellung von dem neuen Menschen, den es geben müsste, bevor sowas wie ein Kommunismus möglich wäre, würdest du auch ablehnen und dann eher mit der wirklichen Bewegung? Auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja, also da gebe ich ja, da gibt's ja Leute, auch die sagen, wieder ungern Hannes recht, aber das ist ja tatsächlich eine Fassung von Moral, die dann tatsächlich ganz schnell ins Menschenfeindliche umschlägt. Ich finde eigentlich, dass es gut ist, wenn Leute Interessen haben und das nicht, wie das eben ja in diesem Bild des neuen Menschen anklingt an einigen Stellen, dass sozusagen die Aufopferungsbereitschaft ein ganz wichtiger Aspekt dieses neuen Menschen sein soll. Davon halte ich in der Tat überhaupt nichts. Ich kann mir den noch nicht vorstellen, aber ich würde andererseits auch jetzt mal vielleicht das erste Mal heute Abend ganz selbstbewusst sein und sagen, ich bin in der bürgerlichen Gesellschaft sozialisiert worden, habe da auch einige Beschädigungen abgekriegt, aber ich halte mich selbst für durchaus in der Lage, an so einem Kommunismus, wie ich mir den vorstelle, mitzumachen. Dafür muss man mich sozusagen nicht neu erfinden. Und ich wüsste jetzt nicht, warum man andere Leute neu erfinden müsste. Die Leute haben eben, ich auch ganz viel Mist im Kopf. Und die Frage ist, ob das so bleiben muss. Ich bin übrigens in der DDR sozialisiert worden, wie das vielleicht schon herausgehört wurde. Dann bist du auch eigentlich schon bereit, oder? Zumindest für den Realsozialismus. Ich wollte noch mal kurz auf den neuen Menschen eingehen und zu dem Hintergrund von dieser Idee. Und zwar, als in Kuba die Revolution geglückt war und die Eliten sich, oder die politischen Revolutionäre sich fragten, wie schaffen wir das hier, was im Ostblock nicht geschafft wurde, nämlich Geld und Marktform abzuschaffen, glaubten die, das läge an den Privatinteressen der Einzelnen, dass die immer noch Lohn fordern. Und deswegen müsse ein neuer Mensch her, der nicht mehr das eigene Interesse wahrnimmt, sondern im Sinne der Allgemeinheit denkt. Der neue Mensch wäre demzufolge in den ihrer moralischen Vorstellung also wie so ein Armeesoldat, der alles umsetzt, was die Allgemeinheit oder von oben verordnet wird. Und ich denke, dass diese Idee vom neuen Menschen die Degeneration der kommunistischen Idee war und sich ins Gegenteil verkehrt hat, weil es sollten dann also nicht mehr eine neue Gesellschaft für die Menschen geschaffen werden, sondern plötzlich sollten die Menschen umgestaltet werden, so wie man sich Gesellschaft gedacht hat. Also eigentlich was jetzt Menschenfeindliches. Ich glaube auch, dass in einer besseren Gesellschaft sich die Menschen verändern würden. Aber das lässt sich halt nicht antizipieren und nicht bestimmen. Okay, gut. Ich hätte immer noch eine spannende Frage, aber wir können es auch. Also es ist ein Satz, den ich auch gelesen habe, man sollte Angst vor Leuten haben, die sich für die Zukunft, zukünftige Generationen aufopfern würden. Das ist ja vor allem auch jetzt in den Klimadebatten dann irgendwie erstaunlich aktuell, dieses Argument. Es gibt es aber auch von kommunistischer Seite, dass argumentiert wird, ich stelle mich in den Dienst der Geschichte und in ein paar hundert Jahren oder so sind die Menschen so weit entwickelt, dass sie das verwirklichen können. Das zeigt ja aber direkt auch ein Problem, weil wer das nicht will, sozusagen verfolgt eher seine aktuellen Interessen in der aktuellen Gesellschaft. Ich bestreige jetzt den fragenden Moderator aufgrund von Arbeitskrafterschöpfung. Ja, okay. Du auch. Bin ich ein Streikbrecher, wenn ich jetzt was sage, oder? Das möchte ich. Kannst ja zwei Sätze und dann können wir Schluss machen. Ich bin der Verdi, also sowas mache ich nicht. Ganz kurz. Ich meine, dass Kommunismus auch eine Gesellschaft sein sollte, in der Menschen ihre Interessen realisieren können. Das ist natürlich, da steckt wahrscheinlich auch ein Menschenbild drin. Ich erinnere mich vor langen Jahren, als ich nach Leipzig relativ neu gekommen war, war das noch eine viel stärker antideutsch geprägte Stadt, als das heute der Fall ist. Und ein Genosse von mir das in einer Diskussion sagte, dass es doch um so Interesse ging, ging ein Raunen durch den Saal und die Leute sagten, wie? Du willst eine Gesellschaft, wo Interessen realisiert werden? Die Leute wollen doch nur Ausländer und Juden verbrennen. Wo ich sagen würde, nee, also ich setze tatsächlich voraus, dass Interessen vereinbar sind und dass sozusagen das Falsche, was Leute wollen, nicht fix ist. Ich glaube nicht, dass das, ich bin sicher, dass das nicht die Schaffung eines neuen Menschen erfordert, also um Leuten sozusagen ihr falsches Wollen auszutreiben, sondern ich glaube, dass das tatsächlich etwas ist, was auch in einem vorrevolutionären Prozess, nachrevolutionären vielleicht auch, aber diskursiv natürlich gelöst werden kann. Ich finde Interesse deshalb erstmal was Gutes, weil Interesse heißt, Leute wissen sich selbst als Zweck. Nicht unbedingt als einzigen Zweck, aber eben auch nicht nur als Mittel. Und sobald ich sage, die zukünftigen Generationen, für die opfere ich mich jetzt auf, steckt da sofort das Moment der Vernichtung dieses Zwecks an sich selbst, den der einzelne Mensch in sich trägt, das Moment der Vernichtung notwendig mit drin. Und das lehne ich tatsächlich in einer extremen Weise ab. Auch meine Grundlage für Kapitalismuskritik, wo ich auch sagen würde, ja, ich nehme täglich im Betrieb wahr, dass ich nicht Zweck der Veranstaltung bin, sondern Mittel der Kapitalverwertung, dann erscheint es mir aber völlig absurd, dann zu sagen, ja gut, ich drehe das sozusagen um und im Kommunismus bin ich dann auch Mittel, aber nur für was anderes. Ich habe zwei Kinder, selbst da würde ich sagen, also ich bin jetzt nicht in Situationen, wo es sozusagen um Leben und Tod geht, aber ich glaube, dass es keinem der in unserer familiären Situation Beteiligten gut täte, mir nicht, aber auch den Kindern nicht, wenn ich da sagen würde, ja gut, die kenne ich persönlich, für die opfere ich mich wenigstens auf. Selbst da würde ich sagen, nee, das erscheint mir unmenschlich und einen Weg, den man möglichst schnell verlassen sollte. Gut, vielen Dank. Ich applaudiere gerne.